Hotaru von Carlo Alberti. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Illy. Hotaru, Fußnote Johannes Würmchen, Ende Fußnote, von Carlo Alberti. In einer Lotusblüte, die in einem großen Teiche stand, wohnte eine Johanneswürmchenfamilie, Vater, Mutter und Tochter. Die letztere, Klein Hotaru genannt, war ein gar liebliches Geschöpf. Wenn der Abend mild und schön war, ging sie auf dem großen Lotusblatte spazieren, das für sie ein herrlicher Garten war. Oft lauschte sie dem Konzert der Frösche, die im gleichen Teiche wohnten. War es dunkel, so zündete sie ihr Laternchen an. Diese strahlte ein so himmlisch schimmerndes Licht aus, dass selbst der Mond sich beschämt verstecken musste. Der kleine Hotaru so ein liebes Ding war, konnte es nicht ausbleiben, dass sie bald von Freiern umschwärmt wurde. Tagsüber nahte sich ihr niemand, aber auch des Abends, wenn sie träumend im Dunkeln saß, blieb sie allein, denn dann konnte sie keine ihrer zahlreichen Freier erblicken. Hatte sie aber ihr Laternchen angezündet, gab es ein munteres Treiben. Dann surrte, brummte und zirpte es. Dann flatterte, schwirrte und surrte es. Dann kamen sie alle, die die schöne Hotaru zur Frau begehrten. Da waren Falter, Käfer, Bienen, Fliegen. Kurz, jedes fliegende Insekt war vertreten und zeigte seine Künste, um Gnade vor Hotarus Augen zu finden. Diese aber blieb unnahbar. Zwar erfreute es sie und sie war stolz, umschwärmt zu werden. Auch machte ihr das Treiben all der Tierlein anfänglich großen Spaß. Endlich aber wurde ihr diese fortwährende Zudringlichkeit lästig. Hatte sie doch nicht ein einziges Stündchen mehr für sich, in dem sie sich ungestört in Träumereien hingeben konnte, und sie beschloss, sich all ihrer Freiheit zu entledigen. Deshalb sagte sie zu ihnen: »Ich will gern einen von euch freien, aber wer mein Gemahl werden will, muss mir ein Licht bringen, das mindestens ebenso leuchtet wie das meine.« Alle hörten diese Entscheidung und machten sich schnell auf den Weg, ein solches Licht zu suchen und herbeizuschaffen. Denn jeder wollte der Erste sein, um Hotaru sicher zu erringen. Das gab nun im ersten Augenblick ein fürchterliches Gedränge, umso mehr als Hotaru ihr Laternchen verlöscht hatte. Manchem Falter wurde ein Flügel zerknickt, manches Käferlein fiel in den Teich und wurde von einem Frosche verschluckt. Beinchen und Füllhörner gingen verloren, kurz, es war ein unbeschreiblicher Wirrwarr, der aber auch schließlich ein Ende nahm, wie alle Dinge auf dieser Welt. Dann zogen jedes seine Ziele zu, überall, wo ein Lichtchen zu erblicken war, flogen auch die Freier heran. Der Nachtfalter war der Erste, der zum Opfer fiel. Er flog durch ein offenes Fenster in ein Zimmer, wo ein Gelehrter beim Lampenschein über seinen Büchern saß, stieß und verbrannte sich sein Köpfchen an dem heißen Lampenzylinder. Trotz der Schmerzen gab er seine Versuche, zur Flamme zu kommen, nicht auf. Und war auch endlich durch ein Luftloch des Brenners gekrochen. Aber, oh weh, die Flamme versenkte seine Flügel und zisch, zisch, der Falter war tot. So erging es Tausenden von Freiern. Der eine stürzte in die Glut des Kohlenbeckens, ein anderer in die Flamme einer Kerze. Andere flogen sogar den Menschen in die Augen und wurden getötet. Aber immer neue Scharen durchschwirrten die Luft, um ein Lichtchen zu erhaschen und Hotaru heimführen zu können. Von all dem erfuhr auch Hitaru, Fußnote, Hitaru, Hi Feuer, Taros Sohn, Feuersohn, Leuchtkäfer, Ende Fußnote, und dachte sich, wenn so viele Freier um Hotaru zu erlangen ihr Leben wagen und es lassen, dann muss sie sehr schön sein. Deshalb machte er sich eines Abends auf den Weg, um Hotaru zu sehen. Seine Wohnung war nur 8 Lotusblüten entfernt von Hotarus. Als er Hotaru erblickte, war er so entzückt, dass er schleunigst heimkehrte und zu Hotarus Eltern einen Vermittler schickte, der um ihre Hand anhalten musste. Fußnote: Japanische Sitte erfordert, dass die Brautwerbung durch einen Dritten, Vermittler, erfolgt. Unschicklich wäre es, wollte der Freie es selbst tun. Ende Fußnote. Und sie auch zugesagt erhielt, umso mehr, als die Bedingung Hotarus erfüllen konnte, denn er hatte ein ebenso liebliches Lichtlein wie sie selbst und war überdies ein schmucker Bursche. Nachdem so alles in Ordnung war, wurde die Hochzeit mit großer Pracht gefeiert. Sie lebten glücklich und zufrieden bis an ihr Ende und hinterließen eine zahlreiche Nachkommenschaft. Die Bedingung aber, dass ein jeder, der eines der Johanneswürmchen freien wollte, ein Lichtlein mitbringen müsse, wurde hoch in Ehren gehalten und galt nur mehr als Familiengesetz. Deshalb sagt man, wenn des Abends die Insekten um das Licht schwirren und sich die Flügel verbrennen, das war Hotarus Freier oder auch Johanneswürmchen hat die Freier ausgeschickt. Ende von Hotaru von Carlo Alberti. Gelesen von Elli, November 2011. Der selbstsüchtige Riese von Oscar Wilde. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Der selbstsüchtige Riese. Jeden Nachmittag, wenn sie aus der Schule kamen, pflegten die Kinder, in des Riesen Garten zu gehen und dort zu spielen. Es war ein großer, lieblicher Garten mit weichem, grünen Gras. Hier und da standen über dem Gras schöne Blumen wie Sterne, und es waren dort 12 Pfirsichbäume, die im Frühling zarte, rosige und perlfarbene Blüten hatten und im Herbst reiche Früchte trugen. Die Vögel saßen auf den Zweigen und sangen so süß, dass die Kinder ihre Spiele unterbrachen, um ihnen zu lauschen. »Wie glücklich sind wir hier«, riefen sie einander zu. Eines Tages kam der Riese zurück. Er hatte seinen Freund Ogre in Cornwall besucht und war 7 Jahre bei ihm gewesen. Als die 7 Jahre vorbei waren, hatte er alles gesagt, was er wusste, denn seine Unterhaltungsgabe war begrenzt, und er beschloss, in seine eigene Burg zurückzukehren. Als er ankam, sah er die Kinder in dem Garten spielen. »Was macht ihr hier?« schrie er mit sehr barscher Stimme, und die Kinder rannten davon. »Mein eigener Garten ist mein eigener Garten«, sagte der Riese. »Das kann jeder verstehen, und ich erlaube niemand darin zu spielen als mir selbst.« Deshalb baute er ringsherum eine hohe Mauer und befestigte eine Tafel daran, »Eintritt bei Strafe verboten.« Er war ein sehr selbstsüchtiger Riese. Die armen Kinder hatten nun keinen Platz, wo sie spielen konnten. Sie versuchten, auf der Straße zu spielen, aber die Straße war sehr staubig und voll von harten Steinen, und das liebten sie nicht. Sie pflegten rund um die hohe Mauer zu gehen, wenn ihr Unterricht vorbei war, und von dem schönen Garten dahinter zu reden. »Wie glücklich waren wir dort«, sagten sie zueinander. Dann kam der Frühling, und überall im Land waren kleine Blumen und kleine Vögel. Nur im Garten des selbstsüchtigen Riesen war es noch Winter. Die Vögel wollten darin nicht singen, weil dort keine Kinder waren, und die Bäume vergaßen zu blühen. Einmal steckte eine schöne Blume ihren Kopf aus dem Gras hervor, aber als sie die Tafel sah, taten ihr die Kinder so leid, dass sie wieder in den Boden hinabglitt und sich schlafen legte. Die einzigen Wesen, die daran ihre Freude hatten, waren Schnee und Frost. »Der Frühling hat diesen Garten vergessen«, sagten sie, »deshalb wollen wir hier das ganze Jahr durchwohnen.« Der Schnee bedeckte das Gras mit seinem dicken, weißen Mantel, und der Frost bemalte alle Bäume mit Silber. Dann luden sie den Nordwind zum Besuch ein, und er kam. Er war in Pelze eingehüllt und brüllte den ganzen Tag im Garten herum und blies die Dachkamine herab. »Dies ist ein entzückender Platz«, sagte er, »wir müssen den Hagel bitten, herzukommen.« Und so kam der Hagel. Er rasselte jeden Tag 3 Stunden lang auf das Dach der Burg, bis er fast alle Dachziegel zerbrochen hatte, und dann rannte er immer im Kreis durch den Garten, so schnell er nur konnte. Er war in Grau gekleidet, und sein Atem war wie Eis. »Ich verstehe nicht, warum der Frühling so lange ausbleibt«, sagte der selbstsüchtige Riese, als er am Fenster saß und auf seinen kalten, weißen Garten hinaussah. »Hoffentlich gibt es einen Witterungsumschlag.« Aber der Frühling kam überhaupt nicht, ebenso wenig wie der Sommer. Der Herbst brachte in jeden Garten goldene Frucht, nur in des Riesengarten brachte er keine. »Er ist zu selbstsüchtig«, sagte er. So war es denn dort immer Winter, und der Nordwind und der Hagel und der Frost und der Schnee tanzten zwischen den Bäumen umher. Eines Morgens lag der Riese wach im Bett, da hörte er eine liebliche Musik. Sie klang so süß an seine Ohren, dass er glaubte, des Königs Musiker kämen vorbei. Es war in Wirklichkeit nur ein kleiner Hänfling, der draußen vor seinem Fenster sang, aber er hatte so lange Zeit keine Vögel mehr in seinem Garten singen hören, dass es ihm die schönste Musik von der Welt zu sein dünkte. Dann hörte der Hagel auf, über seinem Kopf zu tanzen, der Nordwind brüllte nicht mehr, und ein entzückender Duft kam durch den offenen Fensterflügel zu ihm. »Ich glaube, der Frühling ist endlich gekommen«, sagte der Riese, und er sprang aus dem Bett und schaute hinaus. Was sah er? Er sah das wundervollste Bild. Durch ein kleines Loch in der Mauer waren die Kinder hereingekrochen und saßen in den Zweigen der Bäume. Auf jedem Baum, den er sehen konnte, war ein kleines Kind. Und die Bäume waren so froh, die Kinder wieder zu haben, dass sie sich selbst mit Blüten bedeckt hatten und ihre Arme zärtlich um die Köpfe der Kinder legten. Die Vögel flogen umher und zwitscherten vor Entzücken, und die Blumen blickten aus dem grünen Gras hervor und lachten. Es war ein lieblicher Anblick, nur in einer Ecke war noch Winter. Es war die äußerste Ecke des Gartens, und in ihr stand ein kleiner Knabe. Er war so winzig, dass er nicht bis zu den Zweigen des Baumes hinaufreichen konnte, und er wanderte immer um ihn herum und weinte bitterlich. Der arme Baum war noch ganz mit Eis und Schnee bedeckt, und der Nordwind blies und brüllte über ihn hinweg. »Klettere hinauf, kleiner Knabe«, sagte der Baum und bog seine Zweige hinab, soweit er konnte, aber der Knabe war zu winzig. Und des Riesen Herz schmolz, als er hinausblickte. »Wie selbstsüchtig ich gewesen bin«, sagte er, »jetzt weiß ich, warum der Frühling nicht hierher kommen wollte. Ich werde den armen kleinen Knaben oben auf den Baum setzen, und dann will ich die Mauer umstoßen, und mein Garten soll für alle Zeit der Spielplatz der Kinder sein.« Es war ihm wirklich sehr leid, was er getan hatte. Er stieg hinab, öffnete ganz sanft die Vordertüre und ging hinaus in den Garten. Aber als ihn die Kinder sahen, waren sie so erschrocken, dass sie alle davonliefen und es im Garten wieder Winter wurde. Nur der kleine Junge lief nicht fort, denn seine Augen waren so voll von Tränen, dass er den Riesen gar nicht kommen sah. Und der Riese stahl sich hinter ihn, nahm ihn behutsam in die Hand und setzte ihn auf den Baum. Und der Baum brach sofort in Blüten aus, und die Vögel kamen und sangen darauf, und der kleine Junge streckte seine beiden Arme aus, schlang sie rund um des Riesen Nacken und küßte ihn. Und als die anderen Kinder sahen, daß der Riese nicht mehr böse war, kamen sie zurückgerannt, und mit ihnen kam der Frühling. »Es ist jetzt euer Garten, kleine Kinder«, sagte der Riese, und er nahm eine große Axt und schlug die Mauer nieder. Und als die Leute um 12 Uhr zum Markt gingen, da fanden sie den Riesen spielend mit den Kindern in dem schönsten Garten, den sie je gesehen hatten. Den ganzen Tag lang spielten sie, und des Abends kamen sie zum Riesen, um sich von ihm zu verabschieden. »Aber wo ist euer kleiner Gefährte?« fragte er. »Der Knabe, den ich auf den Baum setzte.« Der Riese liebte ihn am meisten, weil er ihn geküsst hatte. »Wir wissen es nicht«, antworteten die Kinder, »er ist fortgegangen.« »Ihr müsst ihm bestimmt sagen, dass er morgen wieder hierher kommt«, sagte der Riese. Aber die Kinder erklärten, sie wüssten nicht, wo er wohne, und hätten ihn nie vorher gesehen, und der Riese fühlte sich sehr betrübt. Jeden Nachmittag, wenn die Schule vorbei war, kamen die Kinder und spielten mit dem Riesen. Aber der kleine Knabe, den der Riese liebte, wurde nie wieder gesehen. Der Riese war sehr gütig zu allen Kindern, aber er sehnte sich nach seinem ersten kleinen Freund und sprach oft von ihm. »Wie gerne möchte ich ihn sehen«, pflegte er zu sagen. Jahre vergingen, und der Riese wurde sehr alt und schwach. Er konnte nicht mehr draußen spielen, und so saß er in einem hohen Lehnstuhl und beobachtete die Kinder bei ihren Spielen und bewunderte seinen Garten. »Ich habe viele schöne Blumen«, sagte er, »aber die Kinder sind die schönsten Blumen von allen.« Eines Wintermorgens blickte er aus seinem Fenster hinaus, als er sich anzog. Er hasste jetzt den Winter nicht mehr, denn er wußte, daß er nur ein schlafender Frühling war und daß die Blumen sich dann ausruhten. Plötzlich rieb er sich die Augen vor Staunen und schaute atemlos hinaus. Es war wirklich ein wunderbarer Anblick. Im äußersten Winkel des Gartens war ein Baum ganz bedeckt mit lieblichen weißen Blumen. Seine Zweige waren ganz golden, und silberne Früchte hingen von ihnen herab, und darunter stand der kleine Knabe, den er geliebt hatte. In großer Freude rannte der Riese die Treppe hinab und hinaus in den Garten. Er eilte über das Gras und näherte sich dem Kinde. Als er dicht bei ihm war, wurde sein Gesicht rot vor Zorn, und er fragte, »Wer hat es gewagt, dich zu verwunden?« Denn auf den Handflächen des Kindes waren 2 Nägelmale, und 2 Nägelmale waren auf den kleinen Füßen. »Wer hat es gewagt, dich zu verwunden?« schrie der Riese. »Sage es mir, damit ich mein großes Schwert nehme und ihn erschlage.« »Nein«, antwortete das Kind, »denn dies sind Wunden der Liebe.« »Wer bist du?« fragte der Riese, und eine seltsame Ehrfurcht befiel ihn, und er kniete vor dem kleinen Kinde. Und das Kind lächelte den Riesen an und sagte zu ihm, »Du ließest mich einmal in deinem Garten spielen. Heute sollst du mit mir in meinen Garten kommen, der das Paradies ist.« Und als die Kinder an diesem Nachmittag hineinliefen, fanden sie den Riesen tot unter dem Baum liegen, ganz bedeckt mit weißen Blüten. Ende von »Der selbstsüchtige Riese«. Krank von Franziska Gräfin zu Reventlow. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Krank von Franziska Gräfin zu Reventlow. Ich bin krank. Ein ödes, langes Siechtum ohne Aussicht. Ich wollte alles wissen. Und man hat mir alles gesagt. Alles. Mir ist keine Hoffnung geblieben. Nicht einmal die elendste Illusion. Und so ist es gut. So wollte ich es haben. Jetzt warte ich Tag für Tag, eine endlose Nacht nach der anderen. Und die Nächte sind am schlimmsten. Sich so ganz allein durch die finstere, undurchdringliche Masse von Dunkelheit und Schmerzen durchwinden zu müssen, mit all der Todesangst in den kranken Nerven. Die erste Zeit, damals als es anfing, lag ich im Krankenhaus, und leise, ganz leise gingen von Stunde zu Stunde die Schwestern aus und ein, die guten, barmherzigen Schwestern. Ein blasser Lichtschein ging ihnen voraus, und sacht kamen sie hereingeglitten mit ihrem Nachtlicht in der Hand. Wieder die weißen Schleier schimmerten, und der rote Glanz der kleinen Laterne über das friedliche, heilige Gesicht und all das schneeige, blaukalte Weiß hinflackerte. Wie Gebetsstimmung kam es jedes Mal über mich. Ich war wieder Kind und träumte von Schutzengeln. Jetzt bin ich allein. Wenn nur die Nacht erst zu Ende wäre. Langsam und qualvoll wird es morgen, und meine Wirtin schlürft herein mit ihren müden, alten Schritten. Sie zieht die Vorhänge von den Fenstern zurück und stellt mir den Kaffee ans Bett. Und dann gehen Stunden darüber hin, bis die entsetzliche Schwäche überwunden ist und ich mich vom Bett zum Divan hingearbeitet habe. Da liege ich dann und höre mit halbgeschlossenen Augen, wie draußen der neue Tag frisch und morgendlich anhebt. Jung und kräftig klingt alles. So gesund. Drüben in der Kaserne machen die Soldaten ihre Übungen. Und die scharf abgerissenen Kommandos schallen zu mir herein. Zuweilen auch Militärmusik, irgendein morgenfroher Marsch, und unten auf der Straße klingeln die Tramways vorbei, und schwerfällige Wagen dröhnen, und die Menschen hasten und jagen durcheinander. Das ist alles so weit unten, unter meinem Dachzimmer. Das Leben tönt nur noch zu mir herauf. Meine Wirtin bringt das Zimmer in Ordnung und unterhält mich dabei über ihre Portion Elend im Leben. Sie ist eine gute alte Frau. Aber ich rede nicht gern mit ihr. Es stört und peinigt mich, dass sie so undeutlich spricht und dass sie einen schiefen Mund hat. Wenn sie spricht, muss ich immer danach sehen. Das macht mich so nervös. Sie jammert über das Leben und wird scharf und ausfallend, wenn sie auf die Menschen zu reden kommt. Wie die alte Frau oft recht hat. Ihre verbitterte Philosophie entspringt lauter bitteren Tatsachen. Den ganzen Tag muss sie arbeiten, und dabei ist sie schwach und kränklich. Ihr Mann kann nicht auf Arbeit gehen. Wochenlang sitzt er in der Küche mit entzündeten Füßen. Nur alle 8 Tage einmal humpelt er die 4 Stiegen hinunter und zum Kassenarzt. Denn der kommt nicht zu den armen Leuten. Und im Frühjahr müssen die Alten aus dem Hause. Sie haben nun schon 18 Jahre dort gewohnt und sind alt und schwerfällig geworden. Alles das erzählt sie mir, während sie das Zimmer aufräumt. Und ich liege dabei auf dem Divan und bebe vor Nervosität. Es strengt mich an, ihren Dialekt zu verstehen, und der schiefe Mund stört mich. Dabei ist es so kalt, und ich kann mich nicht entschließen zu sagen, dass sie einheizen soll. Ich fürchte mich vor dem Lärm, den sie dabei macht. Endlich ist es soweit. Ich kann jetzt wenigstens das Feuer sehen und mir einbilden, dass es wärmer im Zimmer ist. aber nun kommen die Schmerzen wieder. Es ist unmöglich, gerade dabei zu liegen. Ich versuche, mich zu strecken, und dann rollt ein neuer Krampf mich wieder zusammen. Bis in die Knie geht es hinunter, und oben liegt es auf der Brust und drückt mir den Atem zusammen. Ich bin froh, dass ich allein bin und dass niemand mich leiden sieht, niemand außer mir selbst. Und an mich selbst bin ich gewöhnt. Meinen kleinen Handspiegel habe ich immer neben mir liegen. In den schlimmen Stunden beobachte ich mein Gesicht darin. Ich will keine Schmerzenslinien haben, keine verzerrten Krankenhauszüge. Der Wille muss die armen, zuckenden Nerven zur Ruhe zwingen. Nur die Augen dürfen leiden, den Schmerz in die leere Weite hineinbohren. Der Mund muss ganz ruhig sein. Er möchte gern beben und zucken und die Qual über das ganze Gesicht ausstrahlen, aber ich halte den Spiegel ganz fest und bin sehr streng. Ich möchte ruhig und schön leiden, wie die Heiligen. Ich nehme kein Morphium, damit warte ich noch. Vielleicht nicht mehr lange. Es ist gut, alles so genau vorher zu wissen. Jetzt ist es noch so, dann wird das kommen, dann das, und dann... Aber bis dahin noch leben, leben. Wenn die ärgste Stunde vorbei ist, kommt eine wohlige Abspannung. Ganz leises Fieber. Das gibt so ein gutes Gefühl, diese leise summende Wärme durch den ganzen Körper. Und jetzt rauchen, eine milde, beruhigende Zigarette. Der Arzt hat es mir nicht verboten. Ich habe längst keinen Arzt mehr. Ich weiß ja selbst, was mir fehlt. Ich weiß die ganze Litanei auswendig. So wohl und mild wird es mir jetzt, wenn der blaue, leichte Nebel mich und mein Zimmer einhüllt. Es ist ein ziemlich trauriges Zimmer, aber ich liebe es sehr. Die kahlen, weißen Kalkwände kommen mir vor wie gute Freunde, die meine Leiden still mit ansehen und deren Mitleid ich besser vertragen kann als das der Menschen. Meine Gedanken träumen dem blauen Rauch nach. Sie träumen davon, wie schön es jetzt wäre, auf einem türkischen Ruhebett zu liegen, in einem kleinen, zeltartigen Zimmer mit rotem Licht und dichten, warmen Teppichen. Und um mich herum liegen dann all die anderen, meine Freunde, die schon gestorben sind. Ich mache die Augen zu, und sie erzählen mir vom Sterben. Immer nur vom Sterben. Wie gut es war, als die Schmerzen aufhörten. Und das schreckliche letzte Zucken. Nur einer will immer vom Leben sprechen, der mit dem weißen Tuch um den Kopf und der Wunde darunter. Die Kugel. Und er war noch so jung. Aber die anderen verstehen ihn nicht, und er schweigt wieder. Er ist auch der Einzige, der mit den Augen rollt und dem es manchmal um den Mund zuckt. Bei den anderen ist es so todruhig in den großen, leeren Augenhöhlen. Und so reden sie vom Sterben und lachen dabei über das Leben. Ihr Lachen klingt ruhig und ausgelebt. Wir liegen alle auf den Polstern umher und rauchen aus langen Wasserpfeifen, und der schwarze Kaffee funkelt in durchsichtigen japanischen Schalen und peitscht die Nerven zu wohllüstigen Beben. Und dann werde ich sehr müde und kann nicht mehr deutlich sehen. Alles zittert und schwankt mir vor den Augen. Und sie gehen wieder fort, alle, ganz leise. Nur der mit der Wunde will noch bleiben und mit mir vom Leben reden. Aber sie nehmen ihn doch schließlich mit. Und wenn sie alle fort sind, schlafe ich ein. Zuweilen bringt man mir Briefe. Wenn mich nur einmal wieder etwas freute oder aufregte. Aber das kommt nicht mehr vor. Sie wissen alle, wie es mit mir steht, und wollen es vermeiden, mich aufzuregen. Es ist überflüssig, denn niemand kann ruhiger sein, als ich es jetzt bin. Ich kann sogar mit Ruhe daran denken, dass die anderen dort drunten im Atelier sind und arbeiten. Arbeiten. Als ob das Leben wäre. Sie kommen auch zu mir herauf, die Lebenden, Starken. Sie erzählen mir von ihren Arbeiten und sprechen davon, wenn ich erst wieder dazwischen sein würde und wie es früher war und wenn ich erst mein Bild fertig gemacht hätte. Mein großes Bild. Ich lächle nur noch darüber, wenn sie so reden, und sie wissen auch, dass ich nicht mehr daran glaube. Sie glauben ja auch nicht daran, aber sie wollen mich trösten. Es ist wirklich zum Lachen. Im Anfang, ja, Damals hat es mich fast zum Wahnsinn gebracht, dass ich nicht mehr arbeiten konnte. Aber das war nur so lange, wie ich glaubte, dass es noch einmal kommen würde. Dann habe ich sie gebeten, und sie haben mir die Skizze zu meinem Bild heraufgebracht. Da hängt sie nun, und ich weiß jetzt, dass ich nie wieder arbeiten werde. Ich habe jetzt schon aufhören müssen und bin lange nicht fertig geworden. Und die anderen hören später auf und werden auch nicht fertig. Es geht alles nach derselben Melodie von der großen Entsagung. Ja, sie kommen oft und besuchen mich. Sie wissen alle, wie es mir immer elend gegangen ist, und wundern sich, dass ich jetzt Wein trinke und gute Zigaretten rauche und ein warmes Feuer habe. Ich finde nichts Sonderbares darin. Ich fürchte mich jetzt nicht mehr davor, Schulden zu machen, und es ist doch gut, zum Schluss noch einmal weich zu liegen und dem Leben nichts mehr abbringen zu müssen. Am liebsten möchte ich jeden Tag ein Fest geben, ein glänzendes, rauschendes Fest mit wunderbarer, sinnverwirrender Musik. Der Sekt sollte in Strömen und Springbrunnen fließen, und alle sollten übermütig froh sein und bacchantisch tanzen. Und viele Rosen. Alles sollte so schön sein. Und jeden Tag. Und ich liege unter einer schönen Palme mit breiten, schattigen Blättern ganz im Hintergrund und sehe zu. Und mitten im Fest würde ich eines Tages sterben. Und erst würden sie alle weiterjubeln und weiter tanzen. Dann würde irgendjemand entdecken, dass ich gestorben bin. Ein Augenblick ist alles ganz still. Vielleicht spielt die Musik dann einen Trauermarsch, wie von selbst. Und dann würden sie schließlich doch wieder tanzen und sich wieder freuen und wieder lachen. Noch den einen Abend, weil es ja das letzte Fest ist, und weil sie glauben, dass ich es nicht sehe. Und zuletzt würden sie klagen, dass es nun vorbei ist. Nachmittags liege ich lange in die Dämmerung hinein. Ich kann gerade aufs Fenster sehen, wie es draußen grauer und grauer wird. Und dann stelle ich mir vor, wie jetzt die Laternen ihren Schein aufs Trottoir werfen, wie das kalte, blaue elektrische Licht aus den weißen Glaskugeln vor den Läden hervorkommt und sich mit dem heißen, flackernden Gaslicht mischt, und wie die Straßenbahnen mit ihren roten, grünen Laternen einander auf ihrem unermüdlichen Rundlauf um die Stadt herum begegnen. Und wie all die müden Menschen darin sitzen, die von einer Arbeit zur anderen oder von einem Vergnügen zum anderen und von einer Erregung zur anderen jagen. Oder der Mond scheint mir weiß und voll ins Fenster hinein und spiegelt sich in dem blanken, grinsenden Totenschädel auf meinem Schrank. Draußen legt er seinen Schein auf das im Schatten verschwimmende Kasernendach, auf dem zuweilen ein einsamer Kater entlangschleicht und über jeden Schornstein vorsichtig hinwegklettert. Dann kommt die Lampe und kontrastiert so seltsam mit allem da draußen, und die Gedanken, die in der Dämmerung einschlafen wollten, kommen wieder. Das Fieber fängt wieder an, erst im Gehirn, von da geht es in alle Adern und durch alle Glieder bis in die Fingerspitzen. Und dann fange ich an zu schreiben. Im Fieber versuche ich, mein ganzes Leben hinzuschreiben, all meine Träume, meine Sünden und mein Elend. Und später, wenn ich tot bin, soll mein Buch es hinausschreien unter die Menschen, wie ich geträumt und gesündigt habe und wie elend ich war, wenn ich tot bin. An der Wand gegenüber hängt die große Skizze zu meinem Bild. Es wird nie fertig werden. Ich hatte so viel gewollt und bin noch so jung. Und dann kommt die Nacht. Ende von Krank. Der Sperling mit abgeschnittener Zunge von Karl Alberti. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Elli. Der Sperling mit abgeschnittener Zunge von Karl Alberti. Es lebte einmal ein altes Ehepaar. Der Mann war stets mitleidsvoll und erbarmte sich der Tiere. Er war ruhig und nie unzufrieden. Seine Frau war gerade das Gegenteil von ihm, habgierig, unzufrieden und rachsüchtig. Eines Tages fand der Mann im Garten einen jungen Sperling, der sich einen Flügel gebrochen hatte und deshalb nicht weiter fliegen konnte. Den Mann dauerte das arme Tierchen, er nahm es daher vom Boden auf und trug es behutsam in sein Haus. Dort verband er den verletzten Flügel und bettete den Sperling in einen Vogelkorb, den er mit Watte ausgepolstert hatte. Dank der sorgsamen Pflege, die der Mann dem Sperling angedeihen ließ, heilte der Flügel recht schnell, und bald konnte das Tierchen wieder fliegen. Einige Tage später ging der Mann frühmorgens in den Wald, um trockene Äste und Laub zu sammeln, damit er Feuerungsmaterial habe. Dies tat der Mann sonst täglich, hatte es aber während der Pflege des Sperlings ganz vergessen, so dass er, als er sah, dass es dem Vogel besser gehe, sich endlich wieder auf den Weg machte. Er hatte aber dem Sperling kein Futter hingesetzt, weil er glaubte, bald wieder zurück zu sein. Den Sperling hungerte nun, und um Nahrung zu suchen, hüpfte er aus dem Körbchen und eilte vor das Haus, wo die Frau des Mannes sich gerade einen dicken Stärkegleister zurechtgemacht hatte. Den Gleister sehen und seinen Hunger stillen war eins, aber die Alte kam gerade hinzu, als sie sich der Sperling schmecken ließ. Wütend darüber lief die Frau ins Haus, holte eine Schere. Dann ergriff sie den Sperling, schnitt ihm die Zunge ab und ließ ihn fliegen, indem sie ihm nachrief. »Warte, ich will dich lehren, fremder Leute Gleister zu fressen.« Der Sperling flog schnell davon und war bald im nahen Wald verschwunden. Als der Mann mit seiner Holzlast zurückkam und die Alte immer noch wütend ihm erzählte, dass der Sperling von dem Gleister genascht und sie ihm zur Strafe dafür die Zunge abgeschnitten habe, da ward er sehr betrübt, setzte seine Holzlast nieder und ging fort, um das arme Tierchen zu suchen. Er wanderte lange Zeit von Dorf zu Dorf, indem er überall fragte, »Habt ihr nicht einen Sperling mit abgeschnittener Zunge gesehen?« Aber niemand hatte ihn gesehen, niemand konnte ihm Auskunft geben. Endlich kam er in ein dichtes Gebüsch, vor dem ein hübscher kleiner Sperling wartete, der, als den alten Mann sah, ihm entgegenhüpfte und sich verneigte. »Ich bin der Sohn des Sperlings, den du gepflegt hast«, sagte er. »Ich habe beobachtet, dass du meinen Vater suchst. Sei beruhigt, mein Vater ist gesund heimgekommen und erwartet dich. Ich bin dir entgegengekommen, um dich zu erwarten und in unser Haus zu geleiten. Also bitte komm und folge mir.« Da war der Mann von Herzen froh und folgte freudig dem voranhüpfenden Sperling. Nach einem Weilchen kamen sie in ein großes, schönes Haus, in dem viele, viele Sperlinge versammelt waren, darunter jener Sperling, den der Alte gepflegt hatte. Dieser lud ihn freundlich ein, näher zu treten und ließ ihn Platz nehmen. Er sagte, »Dir, braven Mann, zu Ehren habe ich das heutige Fest veranstaltet. Nun iss und trink und lass es dir wohl sein. Ich werde dir zeigen, dass auch ein Sperling dankbar sein kann.« Als der Alte Platz genommen hatte, wurden ihm gebackene Fische, Fleischkuchen und allerlei Leckerbissen vorgesetzt. So viel und so schön und gut, wie er noch nie in seinem Leben gesehen, viel weniger denn gegessen hatte. Dazu wurde eine herrliche Musik gemacht und muntere Sperlingweibchen und Sperlingfräulein führten einen kunstvollen Tanz auf. Kurz, der alte Mann kam aus dem Staunen gar nicht heraus und glaubte im Himmel zu sein. So schön erschien ihm dies alles. Ihm, der bisher zwar nicht gehungert, wohl aber kümmerlich in Not und Sorge gelebt hatte. Zum Leidwesen aller ging auch dieses schöne Fest wie alles in der Welt einmal zu Ende, und der Mann verabschiedete sich unter vielen Dankesworten von den gastfreundlichen und dankbaren Sperlingen. Der Sperling aber, den der Mann gepflegt hatte, führte ihn noch in ein Zimmer und zeigte ihm zwei Lackkästen, der eine groß, der andere klein, und sagte ihm, »Damit du nicht leer nach Hause kommst, wähle dir einen dieser beiden Kästen zur Erinnerung an mich.« Der Alte dachte, den großen zu nehmen wäre unbescheiden, auch bin ich alt und schwach und kann den kleineren besser tragen. Also wählte er den Kleinen und nahm ihn auf den Rücken, indem er dem Sperling nochmals für alles Gute und Schöne, was er gesehen und genossen hatte, bestens dankte. Der Sperling begleitete ihn noch ein Stückchen Wegs, und als er sich von dem alten Manne am Rande des Waldes verabschiedete, warnte er ihn, unterwegs den Kasten zu öffnen. Er dürfe ihn erst zu Hause öffnen. Der Alte versprach es. Während er nun seines Weges dahinschritt, wurde der Kasten auf seinem Rücken immer schwerer, so dass er ihn kaum zu tragen vermochte und mehrmals in Versuchung kam, ihn abzusetzen und zu sehen, was darin sei. Aber er gedachte der Warnung des Sperlings und schritt tapfer weiter, bis er endlich ganz erschöpft bei seinem Hause ankam. Hier empfing ihn seine Frau mit Scheltworten und hieß ihn Nichtstuer und Herumtreiber. Als der Mann ihr aber erzählte, wie es ihm ergangen sei, da wurde sie sehr neugierig und beide öffneten den Kasten. Man denke sich die Freude. Der Kasten war bis oben an mit Gold und Edelsteinen und kostbaren Dingen gefüllt. Nun hatte alle Not ein Ende. Der Alte musste nochmals sein Erlebnis ganz genau erzählen. Als die Frau hörte, dass er von beiden Kästen den kleineren gewählt habe, da wurde sie ganz bleich vor Ärger und Wut und schrie den Alten an. »Du bist und bleibst ein dummer Kerl. Nein, solche grenzenlose Dummheit ist mir noch nie vorgekommen, einen kleineren Kasten zu nehmen, wenn du einen großen erhalten kannst. Gleich trägst du den Kasten zurück und holst den größeren.« »Dann wäre ich wirklich dumm«, erwiderte der Alte. »Das, was wir jetzt haben, reicht für unser Leben aus. Ja, es ist mehr als zu viel. Was wollen wir mit noch größerem Reichtum? Ich bin vollständig zufrieden und glücklich.« Da wurde die Frau noch böser und rief, »Dann sei du es, ich will aber den großen Kasten unbedingt haben und werde ihn mir selbst holen.« Kaum hatte sie dieses gesagt, da war sie auch schon zum Hause hinaus und auf dem Weg zum Sperlingsheim. Am Gebüsch angekommen, stand wieder der kleine Sperling da. »Führe mich zu deinem Vater«, herrschte sie ihn an. »Komm«, erwiderte der Sperling kurz und hüpfte voran. Im Sperlingsheim waren nur noch wenige Sperlinge anwesend. Der Sperling, dem die Frau die Zunge abgeschnitten hatte, empfing die Frau und sagte zu ihr, »Ich weiß schon, warum du kommst, doch erst setze dich und erhole dich von deinem Wege.« Sie wurde ins Haus geführt und musste sich setzen. Dann brachte man ihr allerlei Essen und Getränke in geschlossenen Schüsseln. Als sie lüstern den Deckel von der ersten Schüssel hob, da sprang ein Frosch heraus. Dann machte sie sich an die anderen Schüsseln. Aber in jeder Schüssel war irgendein Untier wie Kröten, Schlangen und dergleichen verborgen. In den Trinkgefäßen war übel riechendes Wasser, so dass sie sich vor Ekel und Entsetzen abwenden und hungrig aufstehen musste. Hierauf wurde sie in das Zimmer geführt, wo wieder zwei Kästen standen, der eine groß, der andere klein. Ohne lange zu warten, ergriff sie den großen Kasten und nahm ihn auf den Rücken und eilte davon. Der Sperling rief ihr noch nach, »Öffne den Kasten nicht unterwegs!« schon gut, schritt die Alte zurück, ohne sich aufzuhalten, denn sie konnte ihre Begierde gar nicht verbergen. Auf der Hälfte des Weges plagte sie Neugier. Sie musste unbedingt wissen, wie viel in dem Kasten sei. Ihre Neugierde und Habsucht ließen es nicht zu, dass sie wartete, bis sie daheim war. An einer lichten Stelle im Walde setzte sie den Kasten ab und vor Aufregung zitternd hob sie den Deckel ab, um über den Reichtum herzufallen. Aber mit furchtbarem Getöse flog ihr der Deckel aus den Händen und dem Kasten entstiegen eine Unzahl schrecklicher Gestalten. Gespenster, Geister, Teufel und Drachen und bedrohten die Frau, die vor Schrecken auf den Rücken fiel, dann aber emporsprang und schreiend davonlief. Die Schar der dem Kasten entsprungenen fürchterlichen Gestalten mit Gebrüll hinter ihr her. Die Frau lief, was sie laufen konnte, sie hielt sich dabei die Ohren zu, das entsetzliche Gebrüll nicht zu hören, und jeden Augenblick glaubte sie, die Krallen eines der Ungetüme im Nacken zu fühlen. So rannte sie durch den Wald, stieß an Bäume und zerschlug sich die Stirne, während die Zweige sie ins Gesicht peitschten und die Dornen ihre Kleider, Füße und Hände zerrissen. Erst am Waldesrande wurde das Getöse leiser und verstummte endlich ganz, als sie erschöpft, zerschunden und zerschlagen vor einem Hause ankam, wo sie ohne Besinnung zusammenfiel. Ihr Mann kam heraus, trug sie ins Haus und pflegte sie. Als sie endlich wieder die Augen aufschlug und gesund wurde, da war sie ganz umgewandelt. Sie war still und geduldig und sagte kein böses Wort mehr. Darüber freute sich der Mann sehr und lebte mit seiner jetzt braven Frau noch viele, viele lange Jahre, während deren beide von ihrem Reichtum den Armen abgaben und Freunde und Beschützer der Tierwelt wurden. Die Vögel und Tiere des Waldes kamen jetzt immer gern zum Haus der alten Leute und fürchteten sich nicht mehr vor der bösen Frau, die nun vollständig von den bösen Leidenschaften befreit war und den Tieren gern Futter streute. So erwies sich ein Sperling dankbar und besserte die Frau, die ihm die Zunge abgeschnitten hatte, durch den furchtbaren Schrecken, den sie nie vergaß. Ende von Der Sperling mit abgeschnittener Zunge von Karl Alberti. Gelesen von Elli, November 2011. Krambambuli von Marie von Ebner-Eschenbach. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Krambambuli. Vorliebe empfindet der Mensch für allerlei Dinge und Wesen. Liebe, die echte, unvergängliche, die lernt er, wenn überhaupt, nur einmal kennen. So wenigstens meint der Revierjäger Hopp. Wie viele Hunde hat er schon gehabt und auch gern gehabt, aber lieb, was man sagt, lieb und unvergesslich, ist ihm nur einer gewesen, der Krambambuli. Er hatte ihn im Wirtshause zum Löwen in Wischau von einem vazierenden Forstgehilfen gekauft oder eigentlich eingetauscht. Gleich beim ersten Anblick des Hundes war er von der Zuneigung ergriffen worden, die dauern sollte bis zu seinem letzten Atemzuge. Dem Herrn des schönen Tieres, der am Tische vor einem geleerten Branntweingläschen saß und der über den Wirt schimpfte, weil dieser kein zweites umsonst hergeben wollte, sah der Lump aus den Augen. Ein kleiner Kerl, noch jung und doch so fahl wie ein abgestorbener Baum, mit gelbem Haar und spärlichem gelben Barte. Der Jägerrock, vermutlich ein Überrest aus der vergangenen Herrlichkeit des letzten Dienstes, trug die Spuren einer im nassen Straßengraben zugebrachten Nacht. Obwohl sich Hopp ungern in schlechte Gesellschaft begab, nahm er trotzdem Platz neben dem Burschen und begann sogleich ein Gespräch mit ihm. Da bekam er es denn bald heraus, daß der Nichtsnutz den Stutzen und die Jagdtasche dem Wirt bereits als Pfänder ausgeliefert hatte und daß er jetzt auch den Hund als solches hergeben möchte. Der Wirt jedoch, der schmutzige Leuteschinder, wollte von einem Pfand, das gefüttert werden muß, nichts hören. Herr Hopp sagte vorerst kein Wort von dem Wohlgefallen, das er an dem Hunde gefunden hatte, ließ aber eine Flasche von dem guten Danziger Kirschbranntwein bringen, den der Löwenwirt damals führte, und schenkte dem Vazierenden fleißig ein. Nun, in einer Stunde war alles in Ordnung. Der Jäger gab 12 Flaschen von demselben Getränke, bei dem der Handel geschlossen worden, der Vagabund gab den Hund. Zu seiner Ehre muß man gestehen, nicht leicht. Die Hände zitterten ihm so sehr, als er dem Tier die Leine um den Hals legte, daß es schien, er werde mit dieser Manipulation nimmermehr zurechtkommen. Hopp wartete geduldig und bewunderte im Stillen den trotz der schlechten Kondition, in der er sich befand, wundervollen Hund. Höchstens 2 Jahre mochte er alt sein, und in der Farbe glich er dem Lumpen, der ihn hergab, doch war die seine um ein paar Schattierungen dunkler. Auf der Stirn hatte er ein Abzeichen, einen weißen Strich, der rechts und links in kleine Linien auslief, in der Art wie die Nadeln an einem Tannenreis. Die Augen waren groß, schwarz, leuchtend, von tauklaren, lichtgelben Reiflein umsäumt, die Ohren hoch angesetzt, lang, makellos. Und makellos war alles an dem ganzen Hunde, von der Klaue bis zu der feinen Witternase, die kräftige, geschmeidige Gestalt, das über jedes Lob erhabene Piedestal. 4 lebende Säulen, die auch den Körper eines Hirsches getragen hätten und nicht viel dicker waren als die Läufe eines Hasen. Beim heiligen Hubertus, dieses Geschöpf mußte einen Stammbaum haben, so alt und rein wie der eines deutschen Ordensritters. Dem Jäger lachte das Herz im Leibe über den prächtigen Handel, den er gemacht hatte. Er stand nun auf, ergriff die Leine, die zu verknoten dem Vazierenden endlich gelungen war, und fragte, »Wie heißt er denn?« »Er heißt wie das, wofür ihr ihn kriegt, Krambambuli«, lautete die Antwort. »Gut, gut, Krambambuli. So komm, wirst gehen, vorwärts.« Ja, er konnte lang rufen, pfeifen, zerren, der Hund gehorchte ihm nicht, wandte den Kopf dem zu, den er noch für seinen Herrn hielt, heulte, als dieser ihm zuschrie, »Marsch!« und den Befehl mit einem tüchtigen Fußtritt begleitete, suchte aber sich immer wieder an ihn heranzudrängen. Erst nach einem heißen Kampfe gelang es Herrn Hopp, die Besitzergreifung des Hundes zu vollziehen. Gebunden und geknebelt, mußte er zuletzt in einem Sacke auf die Schulter geladen und so bis in das mehrere Wegstunden entfernte Jägerhaus getragen werden. 2 volle Monate brauchte es, bevor Krambambuli, halb tot geprügelt, nach jedem Fluchtversuche mit dem Stachelhalsband an die Kette gelegt, endlich begriff, wohin er jetzt gehöre. Dann aber, als seine Unterwerfung vollständig geworden war, was für ein Hund wurde er da! Keine Zunge schildert, kein Wort ermißt die Höhe der Vollendung, die er erreichte, nicht nur in der Ausübung seines Berufes, sondern auch im täglichen Leben als eifriger Diener, guter Kamerad und treuer Freund und Hüter. Dem fehlt nur die Sprache, heißt es von anderen intelligenten Hunden, dem Krambambuli fehlte sie nicht, sein Herr zumindest pflog lange Unterredungen mit ihm. Die Frau des Revierjägers wurde ordentlich eifersüchtig auf den Bulli, wie sie ihn geringschätzig nannte. Manchmal machte sie ihrem Manne Vorwürfe. Sie hatte den ganzen Tag, in jeder Stunde, in der sie nicht aufräumte, wusch oder kochte, schweigend gestrickt. Am Abend, nach dem Essen, wenn sie wieder zu stricken begann, hätte sie gern eins dazu geplaudert. »Weiß denn immer nur dem Bulli was zu erzählen, Hopp, und mir nie?« »Du verlernst vor lauter Sprechen mit dem Vieh das Sprechen mit den Menschen.« Der Revierjäger gestand sich, dass etwas Wahres an der Sache sei, aber zu helfen wußte er nicht. Wovon hätte er mit seiner Alten reden sollen? Kinder hatten sie nie gehabt, eine Kuh durften sie nicht halten, und das zahme Geflügel interessiert einen Jäger im lebendigen Zustande gar nicht und im Gebratenen nicht sehr. Für Kulturen aber und für Jagdgeschichten hatte wieder die Frau keinen Sinn. Hopp fand zuletzt einen Ausweg aus diesem Dilemma, statt mit dem Krambambuli sprach er von dem Krambambuli, von den Triumphen, die er allenthalben mit ihm feierte, von dem Neide, den sein Besitz erregte, von den lächerlich hohen Summen, die ihm für den Hund geboten wurden und die er verächtlich von der Hand wies. 2 Jahre waren vergangen, da erschien eines Tages die Gräfin, die Frau seines Brotherrn, im Hause des Jägers. Er wußte sogleich, was der Besuch zu bedeuten hatte, und als die gute, schöne Dame begann, »Morgen, lieber Hopp, ist der Geburtstag des Grafen«, setzte er ruhig und schmunzelnd fort, »und da möchten hochgräfliche Gnaden dem Herrn Grafen ein Geschenk machen und sind überzeugt, mit nichts anderem so viel Ehre einlegen zu können wie mit dem Krambambuli.« »Ja, ja, lieber Hopp«, die Gräfin errötete vor Vergnügen über dieses freundliche Entgegenkommen und sprach gleich von Dankbarkeit und bat, den Preis nur zu nennen, der für den Hund zu entrichten wäre. Der alte Fuchs von einem Revierjäger kicherte, tat sehr demütig und rückte auf einmal mit der Erklärung heraus. »Hochgräfliche Gnaden, wenn der Hund im Schlosse bleibt und nicht jede Leine zerbeißt, nicht jede Kette zerreißt oder, wenn er sie nicht zerreißen kann, sich bei den Versuchen, es zu tun, erwürgt, dann behalten ihn hochgräfliche Gnaden umsonst, dann ist er mir nichts mehr wert.« Die Probe wurde gemacht, aber zum Erwürgen kam es nicht, denn der Graf verlor früher die Freude an dem eigensinnigen Tiere. Vergeblich hatte man es durch Liebe zu gewinnen, mit Strenge zu bändigen versucht. Er biss jeden, der sich ihm näherte, versagte das Futter und, viel hat der Hund eines Jägers ohnehin nicht zuzusetzen, kam ganz herunter. Nach einigen Wochen erhielt Hopp die Botschaft, er könne sich seinen Köter abholen. Als er eilends von der Erlaubnis Gebrauch machte und den Hund in seinem Zwinger aufsuchte, da gab's ein Wiedersehen unermeßlichen Jubels voll. Krambambuli erhob ein wahnsinniges Geheul, sprang an seinem Herrn empor, stemmte die Vorderpfoten auf dessen Brust und leckte die Freudentränen ab, die dem Alten über die Wangen liefen. Am Abend dieses glücklichen Tages wanderten sie zusammen ins Wirtshaus. Der Jäger spielte Tarock mit dem Doktor und mit dem Verwalter, Krambambuli lag in der Ecke hinter seinem Herrn. Manchmal sah dieser sich nach ihm um, und der Hund, so tief er auch zu schlafen schien, begann augenblicklich mit dem Schwanz auf den Boden zu klopfen, als wollte er melden, »Präsent!« Und wenn Hopp, sich vergessend, recht wie einen Triumphgesang das Liedchen anstimmte, »Was macht denn mein Krambambuli?« richtete der Hund sich würde und respektvoll auf, und seine hellen Augen antworteten, »Es geht ihm gut!« Um dieselbe Zeit trieb, nicht nur in den gräflichen Forsten, sondern in der ganzen Umgebung, eine Bande Wildschützen auf wahrhaft tolldreiste Art ihr Wesen. Der Anführer sollte ein verlottertes Subjekt sein. Den Gelben nannten ihn die Holzknechte, die ihn in irgendeiner übelberüchtigten Spelunke beim Branntwein trafen, die Heger, die ihm hier und da schon auf der Spur gewesen waren, ihm aber nie hatten beikommen können, und endlich die Kundschafter, deren er unter dem schlechten Gesindel in jedem Dorfe mehrere besaß. Er war wohl der frechste Gesell, der jemals ehrlichen Jägersmännern etwas aufzulösen gab, mußte auch selbst vom Handwerk gewesen sein, sonst hätte er das Wild nicht mit solcher Sicherheit aufspüren und nicht so geschickt jeder Falle, die ihm gestellt wurde, ausweichen können. Die Wild- und Waldschäden erreichten eine unerhörte Höhe. Das Forstpersonal befand sich in grimmigster Aufregung. Da begab es sich nur zu oft, daß die kleinen Leute, die bei irgendeinem unbedeutenden Waldfrevel ertappt wurden, eine härtere Behandlung erlitten, als zu anderer Zeit geschehen wäre und als gerade zu rechtfertigen war. Große Erbitterung herrschte darüber in allen Ortschaften. Dem Oberförster, gegen den der Hass sich zunächst wandte, kamen gut gemeinte Warnungen in Menge zu. Die Raubschützen, hieß es, hätten einen Eid darauf geschworen, bei der ersten Gelegenheit exemplarische Rache an ihm zu nehmen. Er, ein rascher, kühner Mann, schlug das Gerede in den Wind und sorgte mehr denn je dafür, daß weit und breit kund werde, wie er seinen Untergebenen die rücksichtsloseste Strenge anbefohlen und für etwaige schlimme Folgen die Verantwortung selbst übernommen habe. Am häufigsten rief der Oberförster dem Revierjäger Hopp die scharfe Handhabung seiner Amtspflicht ins Gedächtnis und warf ihm zuweilen Mangel an Schneid vor, wozu freilich der Alte nur lächelte. Der Krambambuli aber, den er bei solcher Gelegenheit von oben herunter anblinzelte, gähnte laut und wegwerfend. Übel nahmen er und sein Herr dem Oberförster nichts. Der Oberförster war ja der Sohn des Unvergesslichen, bei dem Hopp das edle Weidwerk erlernt, und Hopp hatte wieder ihn als kleinen Jungen in die Rudimente des Berufes eingeweiht. Die Plage, die er einst mit ihm gehabt, hielt er heute noch für eine Freude, war stolz auf den ehemaligen Zögling und liebte ihn trotz der rauen Behandlung, die er so gut wie jeder andere von ihm erfuhr. Eines Junimorgens traf er ihn eben wieder bei einer Exekution. Es war im Lindenrondell, am Ende des herrschaftlichen Parks, der an den Grafenwald grenzte, und in der Nähe der Kulturen, die der Oberförster am liebsten mit Pulverminen umgeben hätte. Die Linden standen just in schönster Blüte, und über diese hatte ein Dutzend kleiner Jungen sich hergemacht. Wie Eichkätzchen krochen sie auf den Ästen der herrlichen Bäume herum, brachen alle Zweige, die sie erwischen konnten, ab und warfen sie zur Erde. Zwei Weiber lasen die Zweige hastig auf und stopften sie in Körbe, die schon mehr als zur Hälfte mit dem duftenden Raub gefüllt waren. Der Oberförster raste in unermeßlicher Wut. Er ließ durch seine Heger die Buben nur so von den Bäumen schütteln, unbekümmert um die Höhe, aus der sie fielen. Während sie wimmernd und schreiend um seine Füße krochen, der eine mit zerschundenem Gesicht, der andere mit ausgerenktem Arm, ein dritter mit gebrochenem Bein, zerbläute er eigenhändig die beiden Weiber. In einer von ihnen erkannte Hopp die leichtfertige Dirne, die das Gerücht als die Geliebte des Gelben bezeichnete. Und als die Körbe und Tücher der Weiber und die Hüte der Buben in Pfand genommen wurden und Hopp den Auftrag bekam, sie aufs Gericht zu bringen, konnte er sich eines schlimmen Vorgefühls nicht erwehren. Der Befehl, den ihm damals der Oberförster zurief, wild wie ein Teufel in der Hölle und wie ein solcher, umringt von jammernden und gepeinigten Sündern, ist der letzte gewesen, den der Revierjäger im Leben von ihm erhalten hat. Eine Woche später traf er ihn wieder im Lindenrondell, tot. Aus dem Zustande, in dem die Leiche sich befand, war zu ersehen, dass sie hierher, und zwar durch Sumpf und Gerölle, geschleppt worden war, um an dieser Stelle aufgebahrt zu werden. Der Oberförster lag auf abgehauenen Zweigen, die Stirn mit einem dichten Kranz aus Lindenblüten umflochten, einen ebensolchen als Bandelier um die Brust gewunden. Sein Hut stand neben ihm, mit Lindenblüten gefüllt. Auch die Jagdtasche hatte der Mörder ihm gelassen, nur die Patronen herausgenommen und statt ihrer Lindenblüten hineingesteckt. Der schöne Hinterlader des Oberförsters fehlte und war durch einen elenden Schießprügel ersetzt. Als man später die Kugel, die seinen Tod verursacht hatte, in der Brust des Ermordeten fand, zeigte es sich, dass sie genau in den Lauf dieses Schießprügels passte, der dem Förster gleichsam zum Hohne über die Schulter gelegt worden war. Hopp stand beim Anblick der entstellten Leiche regungslos vor Entsetzen. Er hätte keinen Finger heben können, und auch das Gehirn war ihm wie gelähmt. Er starrte nur und starrte und dachte anfangs gar nichts, und erst nach einer Weile brachte er es zu einer Beobachtung, einer stummen Frage: Was hat denn der Hund? Krambambuli beschnüffelt den toten Mann, läuft wie nicht gescheit um ihn herum, die Nase immer am Boden. Einmal winselt er, einmal stößt er einen schrillen Freudenschrei aus, macht ein paar Sätze, bellt, und es ist gerade so, als erwache in ihm eine längst erstorbene Erinnerung. »Herein!« ruft Hopp, »da herein!« Und Krambambuli gehorcht, sieht aber seinen Herrn in allerhöchster Aufregung an und, wie der Jäger sich auszudrücken pflegte, sagt ihm: »Ich bitte dich um alles in der Welt, siehst du denn nichts? Riechst du denn nichts? O lieber Herr, schau doch, riech doch! O Herr, komm, daher, komm!« und tupft mit der Schnauze an des Jägers Knie und schleicht, sich oft umsehend, als frage er: »Folgst du mir?« zu der Leiche zurück und fängt an, das schwere Gewehr zu heben und zu schieben und ins Maul zu fassen, in der offenbaren Absicht, es zu apportieren. Dem Jäger läuft ein Schauer über den Rücken, und allerlei Vermutungen dämmern in ihm auf. Weil das Spintisieren aber nicht seine Sache ist, es ihm auch nicht zukommt, der Obrigkeit Lichter aufzustecken, sondern vielmehr den grässlichen Fund, den er getan hat, unberührt zu lassen und seiner Wege, das heißt in dem Fall Rekte zu Gericht zu gehen, so tut er denn einfach, was ihm zukommt. Nachdem es geschehen und alle Förmlichkeiten, die das Gesetz bei solchen Katastrophen vorschreibt, erfüllt, der ganze Tag und auch ein Stück der Nacht darüber hingegangen sind, nimmt Hopp, ehe er schlafen geht, noch seinen Hund vor. »Mein Hund«, spricht er, »jetzt ist die Gendarmerie auf den Beinen, jetzt gibt's Streifereien ohne Ende. Wollen wir es den anderen überlassen, den Schuft, der unseren Oberförster erschossen hat, wegzuputzen aus der Welt? Mein Hund kennt den niederträchtigen Strolch, kennt ihn, ja, ja. Aber das braucht niemand zu wissen, das habe ich nicht gesagt. Ich, hoho, ich werd meinen Hund hineinbringen in die Geschichte, das könnt mir einfallen.« Er beugte sich über Krambambuli, der zwischen seinen ausgespreizten Knien saß, drückte die Wange an den Kopf des Tieres und nahm seine dankbaren Liebkosungen in Empfang. Dabei summte er, »Was macht denn mein Krambambuli?« bis der Schlaf ihn übermannte. Seelenkundige haben den geheimnisvollen Drang zu erklären gesucht, der manchen Verbrecher stets wieder an den Schauplatz seiner Untat zurückjagt. Hopp wußte von diesen gelehrten Ausführungen nichts, strich aber dennoch ruh- und rastlos mit seinem Hunde in der Nähe des Lindenrondells herum. Am 10. Tage nach dem Tode des Oberförsters hatte er zum ersten Mal ein paar Stunden lang an etwas anderes gedacht als an seine Rache und sich im Grafenwald mit dem Bezeichnen der Bäume beschäftigt, die beim nächsten Schlag ausgenommen werden sollten. Wie er nun mit seiner Arbeit fertig ist, hängt er die Flinte wieder um und schlägt den kürzesten Weg ein, quer durch den Wald gegen die Kulturen in der Nähe des Lindenrondells. Im Augenblick, in dem er auf den Fußsteig treten will, der längs des Buchenzaunes läuft, ist ihm, als höre er etwas im Laube rascheln. Gleich darauf herrscht jedoch tiefe Stille, tiefe, anhaltende Stille. Fast hätte er gemeint, es sei nichts Bemerkenswertes gewesen, wenn nicht der Hund so merkwürdig dreingeschaut hätte. Der stand mit gesträubtem Haar, den Hals vorgestreckt, den Schwanz aufrecht und glotzte eine Stelle des Zaunes an. »Oho«, dachte Hopp, »wart, Kerl, wenn du's bist«, trat hinter einen Baum und spannte den Hahn seiner Flinte. Wie rasend pochte ihm das Herz, und der ohnehin kurze Atem wollte ihm völlig versagen, als jetzt plötzlich, Gottes Wunder, durch den Zaun der Gelbe auf den Fußsteig trat. Zwei junge Hasen hingen an seiner Weittasche und auf seiner Schulter am wohlbekannten Juchtenriemen der Hinterlader des Oberförsters. Nun wär's eine Passion gewesen, den Racker niederzubrennen aus sicherem Hinterhalt. Aber nicht einmal den schlechtesten Kerl schießt der Jäger Hopp, ohne ihn angerufen zu haben. Mit einem Satze springt er hinter dem Baum hervor und auf den Fußsteig und schreit, »Gib dich, vermaledeiter!« Und als der Wildschütz zur Antwort den Hinterlader von der Schulter reißt, gibt der Jäger Feuer. All ihr Heiligen, ein sauberes Feuer, die Flinte knackst, anstatt zu knallen. Sie hat so lang mit aufgesetzter Kapsel dem feuchten Wald am Baum gelehnt, sie versagt. »Gute Nacht, so sieht das Sterben aus«, denkt der Alte. Doch nein, er ist heil, sein Hut nur fliegt von Schroten durchlöchert ins Gras. Der andere hat auch kein Glück, das war der letzte Schuss in seinem Gewehr, und zum nächsten zieht er eben erst die Patrone aus der Tasche. »Pack an«, ruft Hopp seinem Hunde heiser zu, »pack an«, und »herein zu mir, herein, Krambambuli«, lockt es drüben mit zärtlicher, liebevoller, ach, mit altbekannter Stimme. Der Hund aber, was sich nun begab, begab sich viel rascher, als man es erzählen kann. Krambambuli hatte seinen ersten Herrn erkannt und rannte auf ihn zu, bis in die Mitte des Weges. Da pfeift Hopp, und der Hund macht kehrt. Der Gelbe pfeift, und der Hund macht wieder kehrt und windet sich in Verzweiflung auf einem Fleck, in gleicher Distanz von dem Jäger wie von dem Wildschützen, zugleich hingerissen und gebannt. Zuletzt hat das arme Tier den trostlos unnötigen Kampf aufgegeben und seinen Zweifeln ein Ende gemacht, aber nicht seiner Qual. Bellend, heulend, den Bauch am Boden, den Körper gespannt wie eine Sehne, den Kopf emporgehoben, als riefe es den Himmel zum Zeugen seines Seelenschmerzes an, kriecht es seinem ersten Herrn zu. Bei dem Anblick wird Hopp von Blutdurst gepackt. Mit zitternden Fingern hat er die neue Kapsel aufgesetzt, mit ruhiger Sicherheit legt er an. Auch der Gelbe hat den Lauf wieder auf ihn gerichtet. Diesmal gilt's. Das wissen die beiden, die einander auf dem Korn haben, und was auch in ihnen vorgehen möge, sie zielen so ruhig wie ein paar gemalte Schützen. Zwei Schüsse fallen. Der Jäger trifft, der Wildschütze fehlt. Warum? Weil er, vom Hunde mit stürmischer Liebkosung angesprungen, gezuckt hat im Augenblick des Losdrückens. »Bestie«, zischt er noch, stürzt rücklings hin und rührt sich nicht mehr. Der ihn gerichtet, kommt langsam herangeschritten. »Du hast genug«, denkt er, »um jedes Schrotkorn wär's schad bei dir.« Trotzdem stellt er die Flinte auf den Boden und lädt von Neuem. Der Hund sitzt aufrecht vor ihm, lässt die Zunge heraushängen, keucht kurz und laut und sieht ihm zu. Und als der Jäger fertig ist und die Flinte wieder zur Hand nimmt, halten sie ein Gespräch, von dem kein Zeuge ein Wort vernommen hätte, wenn es auch statt eines Toten ein Lebendiger gewesen wäre. »Weißt du, für wen das Blei gehört?« »Ich kann es mir denken.« »Deserteur, Kalfakter, Pflicht und treu vergessene Kanaille.« »Ja, Herr, jawohl.« »Du warst meine Freude. Jetzt ist's vorbei. Ich habe keine Freude mehr an dir.« »Begreiflich, Herr.« Und Krambambuli legt sich hin, drückt den Kopf auf die ausgestreckten Vorderpfoten und sah den Jäger an. Ja, hätte das verdammte Vieh ihn nur nicht angesehen. Da würde er ein rasches Ende gemacht und sich und dem Hunde viel Pein erspart haben. Aber so geht's nicht. Wer könnte ein Geschöpf niederknallen, das einen so ansieht? Herr Hopp murmelt ein halbes Dutzend Flüche zwischen den Zähnen, einer gotteslästerlicher als der andere, hängt die Flinte wieder um, nimmt dem Raubschützen noch die jungen Hasen ab und geht. Der Hund folgt ihm mit den Augen, bis er zwischen den Bäumen verschwunden war, stand dann auf und sein mark- und beinerschütterndes Wehgeheul durchdrang den Wald. Ein paar Mal drehte er sich im Kreise und setzte sich wieder aufrecht neben den Toten hin. So fand ihn die gerichtliche Kommission, die, von Hopp geleitet, bei sinkender Nacht erschien, um die Leiche des Raubschützen in Augenschein zu nehmen und fortschaffen zu lassen. Krambambuli wich einige Schritte zurück, als die Herren herantraten. Einer von ihnen sagte zu dem Jäger, »Das ist ja Ihr Hund.« »Ich habe ihn hier als Schildwache zurückgelassen«, antwortete Hopp, der sich schämte, die Wahrheit zu gestehen. »Was half's? Sie kam doch heraus, denn als die Leiche auf den Wagen geladen war und fortgeführt wurde, trottete Krambambuli gesenkten Kopfes und mit eingezogenem Schwanze hinterher. Unweit der Totenkammer, in der der Gelbe lag, sah ihn der Gerichtsdiener noch am folgenden Tage herumstreichen. Er gab ihm einen Tritt und rief ihm zu, »Geh nach Hause!« Krambambuli fletschte die Zähne gegen ihn und lief davon, wie der Mann meinte, in der Richtung des Jägerhauses. Aber dorthin kam er nicht, sondern führte ein elendes Vagabundenleben. Verwildert, zum Skelett abgemagert, umschlich er einmal die armen Wohnungen der Häusler am Ende des Dorfes. Plötzlich stürzte er auf ein Kind los, das vor der letzten Hütte stand, und entriß ihm gierig das Stück harten Brotes, an dem es nagte. Das Kind blieb starr vor Schrecken, aber ein kleiner Spitz sprang aus dem Hause und bellte den Räuber an. Dieser ließ sogleich seine Beute fahren und entfloh. Am selben Abend stand Hopp vor dem Schlafengehen am Fenster und blickte in die schimmernde Sommernacht hinaus. Da war ihm, als sähe er jenseits der Wiese am Waldessaum den Hund sitzen, die Stätte seines ehemaligen Glückes unverwandt und sehnsüchtig betrachtend, der Treueste der Treuen, herrenlos. Der Jäger schlug den Laden zu und ging zu Bett. Aber nach einer Weile stand er auf, trat wieder ans Fenster, der Hund war nicht mehr da. Und wieder wollte er sich zur Ruhe begeben, und wieder fand er sie nicht. Er hielt es nicht mehr aus, sei es wie es sei, er hielt es nicht mehr aus ohne den Hund. »Ich hol ihn heim«, dachte er, und fühlte sich wie neugeboren nach diesem Entschluss. Beim ersten Morgengrauen war er angekleidet, befahl seine Alten, mit dem Mittagessen nicht auf ihn zu warten, und sputete sich hinweg. Wie er aber aus dem Hause trat, stieß sein Fuß an denjenigen, den er in der Ferne zu suchen ausging. Krambambuli lag verendet vor ihm,

Nun, was hast du gelernt?« Der Sohn antwortete: »Vater, ich habe gelernt, dass die Vögel sprechen.« Da ward der Vater zornig und rief: »O, du verlorener Mensch! Du hast die kostbare Zeit wieder zugebracht und nichts gelernt und schämst dich nicht, mir vor die Augen zu kommen. Nun schicke ich dich zum dritten Mal zu anderen Meistern, aber lernst du diesmal nichts, so will ich dein Vater nicht mehr sein.« Da ward der Sohn wieder in eine andere Stadt zu den Meistern gebracht und blieb ein ganzes Jahr da. Als er nach Hause kam, fragte der Vater: »Nun, was hast du gelernt?« »Lieber Vater«, sagte er, »ich habe dieses Jahr gelernt, dass die Frösche quaken.« Da ward der Vater zornig, sprang auf, rief seine Leute und sagte: »Dieser Mensch ist nicht mehr mein Sohn. Ich stoße ihn von mir und gebiete euch, ihn hinaus in den Wald zu führen und zu töten.« Sie nahmen ihn und führten ihn hinaus. Aber als sie ihn töten sollten, konnten sie nicht vermitleiden und ließen ihn gehen und schnitten einem Reh Augen und Zunge aus, damit sie dem Alten ein Wahrzeichen bringen konnten. Der Jüngling wanderte fort und kam nach einiger Zeit zu einer Burg. Da bat er um Nachtherberge. »Ja«, sagte der Burgherr, »wenn du da unten in dem alten Turm übernachten willst, so geh hin. Aber er ist lebensgefährlich. Denn er ist voll wilder Hunde, die bellen und heulen in einem fort und müssen zu gewissen Stunden einen Menschen ausgeliefert haben, den sie gleich verzehren.« Darüber war aber die ganze Gegend umher in Trauer und Leid und konnte doch niemand helfen. Der Jüngling sprach: »Lasst mich nur hinab zu den bellenden Hunden und gebt mir etwas, was ich ihnen vorwerfen kann. Mir sollen sie nichts tun.« Weil er es nun nicht selber anders wollte, so gaben sie ihm etwas Essen für die wilden Tiere und führten ihn hinab zu dem Turm. Und als er hineintrat, wedelten die Hunde freundlich um ihn herum und krümmten ihm kein Härchen, sondern aßen, was er ihnen vorsetzte. Am anderen Morgen kam er zu jedermanns Erstaunen gesund und unversehrt wieder heraus und sagte zum Burgherrn: »Die Hunde haben in ihrer Sprache offenbart, warum sie da hausen und dem Lande schaden. Sie sind verwünscht, so lange einen großen Schatz im Turme zu hüten, bis dieser gehoben ist. Dann kommen sie zur Ruhe. Ich habe auch aus ihren Reden vernommen, auf was Art und Weise dies geschehen muss.« Bei diesen Worten war allgemeine Freude und der Burgherr sprach: »Wenn du mir den Schatz glücklich hebst, so soll meine Tochter deine Braut sein.« Da unternahm es der Jüngling und hob den großen Schatz, worauf die wilden Hunde verschwanden. Nun ward ihm die schöne Jungfrau angetraut und sie lebten vergnügt zusammen. Über eine Zeit setzte er sich mit ihr in einen Wagen und wollte nach Rom fahren. Auf dem Weg kamen sie an einem Sumpf vorbei, in welchem Frösche saßen und quakten. Der junge Graf verstand, was sie sprachen, und war ganz nachdenklich und traurig, sagte aber die Ursache seiner Frau nicht. Endlich gelangten sie in Rom an. Da war gerade der Papst gestorben und unter den Kardinälen großer Zweifel, wen sie zum Nachfolger bestimmen sollten. Sie wurden zuletzt einig, derjenige, an dem sich ein göttliches Wunderzeichen offenbaren würde, sollte zum Papst gewählt werden. Und als sie das eben beschlossen, in demselben Augenblick trat der junge Graf in die Kirche, und plötzlich flogen zwei schneeweiße Tauben auf jede seiner Schultern und blieben da sitzen. Wie das die Geistlichkeit sah, erkannte sie das Zeichen Gottes und frug ihn auf der Stelle, ob er nicht Papst werden wolle. Er war unschlüssig und wusste nicht, ob er dessen würdig sei, aber die Tauben redeten ihm zu, dass er es tun möge, und er antwortete ja. Da wurde er gesalbt und geweiht, und so war eingetroffen, was ihm die Frösche unterwegs gesagt hatten, und worüber er so bestürzt geworden, dass er der heilige Papst werden sollte. Darauf musste er eine Messe singen und wusste kein Wort davon, aber die zwei Tauben saßen ihm stets auf den Schultern und redeten ihm jedes Wort in das Ohr, das er zu sagen hatte. Ende von »Die drei Sprachen« von den Gebrüdern Grimm, gelesen von Elli, Dezember 2011. Der unartige Knabe von Hans Christian Andersen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Illy. Der unartige Knabe von Hans Christian Andersen. Übersetzt von Julius Reuscher. Es war einmal ein alter Dichter, so ein recht guter alter Dichter. Eines Abends, als er zu Hause saß, entstand draußen ein schrecklich böses Wetter. Der Regen strömte hernieder, aber der Dichter saß warm und gut bei seinem Ofen, wo das Feuer brannte und die Äpfel zischten. »Es bleibt kein trockener Faden auf den Armen, die bei diesem Wetter nicht zu Hause sind«, sagte er, denn er war ein guter Dichter. »O, öffne mir, mich friert und ich bin ganz nass«, rief draußen ein kleines Kind. Es weinte und klopfte an die Tür, während der Regen herabströmte und der Wind mit allen Fenstern klirrte. »Du kleines Wesen«, sagte der alte Dichter, als er die Tür öffnete. Da stand ein kleiner Knabe, der war ganz nackt, und das Wasser floss aus seinen langen gelben Locken. Er zitterte vor Kälte. Wäre er nicht hereingekommen, hätte er in dem bösen Wetter sicher umkommen müssen. »Du armer Junge«, sagte der freundliche Dichter und nahm ihn bei der Hand. »Komm zu mir, ich werde dich schon wärmen. Wein und einen Apfel sollst du haben, denn du bist ein prächtiger Knabe.« Das war er auch. Seine Augen sahen wie zwei klare Sterne aus, und obgleich das Wasser aus seinen gelben Locken herabfloß, ringelten sie sich doch. Er sah aus wie ein kleines Engelskind, war aber bleich vor Kälte und zitterte über den ganzen Körper. In der Hand trug er einen herrlichen Bogen, aber der war vom Regen ganz verdorben. Alle Farben von den schönen Pfeilen liefen vom nassen Wetter ineinander. Der alte Dichter setzte sich an den Ofen, nahm den kleinen Knaben auf den Schoß, drückte das Wasser aus seinen Locken, wärmte ihm die Hände in den seinen und kochte ihm süßen Wein. Da erholte er sich und bekam rote Wangen, sprang auf den Fußboden nieder und tanzte rings um den alten Dichter herum. »Du bist ein lustiger Knabe«, sagte der Alte. »Wie heißt du?« »Ich heiße Amor«, erwiderte er. »Kennst du mich nicht? Dort liegt mein Bogen. Glaube mir, damit schieße ich. Sieh, nun wird das Wetter draußen wieder gut. Der Mond scheint.« »Aber der Bogen ist verdorben«, sagte der alte Dichter. »Das wäre schlimm«, sagte der kleine Knabe, nahm ihn auf und besah ihn. »Oh, der ist ganz trocken. Der hat gar keinen Schaden gelitten. Die Sehne sitzt ganz stramm. Nun werde ich ihn probieren.« Dann spannte er ihn, legte einen Pfeil darauf, zielte und schoss dem guten alten Dichter gerade ins Herz. »Siehst du wohl, dass mein Bogen nicht verdorben war«, sagte er, lachte ganz laut und lief seines Weges. Der unartige Knabe, so den alten Dichter zu schießen, der ihn in die warme Stube hereingenommen, so gut gegen ihn gewesen war und ihm den schönsten Wein und die besten Äpfel gegeben hatte. Der gute Dichter lag auf dem Fußboden und weinte. Er war wirklich gerade in das Herz geschossen. »Pfui, was ist dieser Amor für ein unartiger Knabe? Das werde ich allen guten Kindern erzählen, damit sie sich in Acht nehmen können und nie mit ihm spielen, denn er tut ihnen etwas zuleide.« Alle guten Kinder, Mädchen und Knaben, welchen er dieses erzählte, nahmen sich auch vor dem bösen Amor in Acht, aber er führte sie doch an, denn er ist schlau. Wenn die Studenten von den Vorlesungen kommen, läuft er ihnen zur Seite, mit einem Buch unter dem Arm und hat einen schwarzen Rock an. Sie können ihn gar nicht erkennen, und dann fassen sie ihn unter den Arm und glauben, dass er auch ein Student sei. Aber dann sticht er ihnen dem Pfeil in die Brust. Wenn die Mädchen von dem Prediger kommen und wenn sie eingesegnet werden, so ist er auch hinter ihnen. Ja, er ist immer hinter den Leuten her. Er sitzt in der großen Lampenkrone im Theater und brennt lichterloh, so dass die Leute glauben, es sei eine Lampe. Aber später sehen sie den Irrtum ein. Er läuft im Schlossgarten und auf den Wällen umher. Ja, er hat doch einmal deinen Vater und deine Mutter gerade in das Herz geschossen. Frage sie nur danach, so wirst du hören, was sie sagen. Ja, es ist ein böser Knabe, dieser Amor. Mit ihm musst du nie etwas zu schaffen haben. Er ist hinter jedermann her. Denke mal, er schoss sogar einmal einen Pfeil auf die alte Großmutter ab. Aber das ist lange her, dass es geschehen ist. Die Wunde ist zwar geheilt, doch vergisst sie es nie. Pfui, der böse Amor. Aber nun kennst du ihn und weißt, was er für ein unartiger Knabe ist. Ende von Der unartige Knabe von Hans Christian Andersen, übersetzt von Julius Reuscher, gelesen von Elli, Dezember 2011. Das Verjüngungsmittel von Manfred Küber. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Das Verjüngungsmittel von Manfred Küber. Die Herren Siegfried Kröpelkopf und Arminius Klapperbein, alleinige Inhaber der Firma Kröpelkopf und Klapperbein, Neuheiten in allen Branchen, saßen zusammen in ihrem Privatbüro. Es war eine geheime Sitzung, eine solche, die alle Neuheiten aller Branchen um die neueste Neuheit der neuesten Branche bereichern und die Namen Kröpelkopf und Klapperbein auf ewige Zeiten in die Geschichte der Menschheit eingraben sollte. Gegen das, was Kröpelkopf und Klapperbein jetzt auf den Markt werfen wollten, war die Erfindung der Buchdruckerkunst eine matte Leistung, die erste Dampfmaschine eine rachitische Schiebkarre und eigentlich der ganze Mensch als solcher betrachtet ein Witz ohne Pointe. Die Pointe hatten Kröpelkopf und Klapperbein in Händen.

Er schrieb hierauf ein überaus fesselndes Werk über Sinnestäuschungen allgemeiner und spezieller Natur an der Hand der Hausmaus, Mus domestica, das heute noch an allen Hochschulen als mustergültig anerkannt ist. Ende von Das Verjüngungsmittel, gelesen von Hokus Pokus. Das Geheimnis des Amerikaners von Elisabeth von Hayking. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Das Geheimnis des Amerikaners von Elisabeth von Hayking. Eine überholte Geschichte. Diese Geschichte trug sich einst in Peking zu, in einer jener Perioden politischer Windstille, wenn der Schritt der Zeit innezuhalten scheint und die wie Zwischenakte in der großen ostasiatischen Tragikomödie sind. Alle Regierungen waren der chinesischen Frage gründlich überdrüssig. Monatelang waren die Staatskanzleien durch mühsame Verhandlungen in Atem gehalten worden, die endlich mit einem in Peking unterzeichneten Vertrag ihren Abschluss gefunden hatten. Die ganze offizielle Welt seufzte erleichtert auf. Die in Peking beglaubigten fremden Gesandten, die des Ernstes der Lage halber schon lange ihren Posten nicht mehr hatten verlassen können, erbaten sich nun einige Monate Urlaub, um sich in ihre Heimat zu erholen, wobei sie alle ihre ersten Sekretäre aufs Wärmste als Geschäftsträger empfahlen. Wenn ein Gesandter auf Urlaub gehen will, entdeckt er allemal ganz hervorragende Eigenschaften an seinem ersten Sekretär. Dem billigen Verlangen der Gesandten ward entsprochen, und nacheinander verließen sie das Vaterland des Prinzen Tuan und seiner Boxer, ihre sorgenvollen, sphinxartigen Mienen hinter den hohen Mauern Pekings zurücklassend. Als sie sich erst an Bord der Schiffe befanden, die sie entführen sollten, und sie die braunen Taku-Forts im Nebel verschwinden sahen, waren diese gewichtigen Persönlichkeiten zu ausgelassenen Schulknaben geworden, die auf Ferien gingen. Der Sommer ließ sich ruhig und friedlich an. Ein allgemeiner guter Wille, der aus sehr vieler Ermüdung entstanden war, herrschte auf unserer kleinen Erde. Die leitenden Sterne auf den großen europäischen Staatsbühnen gingen nun ebenfalls auf Sommerurlaub, und bei ihrer Abreise nach dem Meeresstrande, dem Gebirge oder den Kurorten war die letzte Weisung, die sie ihren offiziellen Ersatzmännern erteilten, und um Himmels Willen hütet euch vor Verwicklungen in China. Demgemäß erhielten die in Peking als Geschäftsträger zurückgebliebenen ersten Sekretäre sämtlich dieselben Instruktionen, die sich alle über die Bewahrung der traditionellen Freundschaft zu China, die Wiederherstellung von Ordnung und Sicherheit, die Entwicklung der natürlichen Reichtümer des Landes und die Wiederbelebung des so unselig gestörten Handels ausließen, aber hinter diesen schönen Redensarten nur den einen Wunsch klar erkennen ließen, für lange hinaus nichts mehr von diesem fernen Land zu hören, das man so tief und gründlich satt bekommen hatte. Doch die Geschäftsträger teilten keineswegs diese Auffassung. Sie waren sämtlich von dem Wunsche verzehrt, sich auszuzeichnen und sich aus der Haut des alten China ein persönliches Ruhmesmäntelchen zu schneidern. Sie taten noch unendlich viel wichtiger, als jemals die Gesandten selbst getan hatten. Jedes ihrer Worte, ihre ganze Haltung trug den Stempel zurückhaltender Würde und der etwas blasierten Schwermut jener, die die eigene Größe vereinsamt. Unausgesetzt posierten sie Staatsmann, als wären fortwährend die Objektive eines Fotografen auf sie gerichtet. Ja, mehr noch, als hafteten die Augen der ganzen Welt auf ihnen. Und das Schicksal, meinten sie, würde ihnen sicherlich zur Hilfe kommen. 6 Monate waren eine lange Zeit, und während dieser Zeit müsste ja irgendein bedeutungsvoller Zwischenfall eintreten, der ihnen die gewünschte Gelegenheit, ihre bis jetzt im Dunkel gebliebenen Talente ans Licht zu bringen, bieten würde. Sie überwachten sorglich jede Aktion der chinesischen Regierung. Sie beschützten ihre Staatsangehörigen, so wie diese noch nie beschützt worden waren. Sie hätten zur Hebung des Handels jeden Untertan des himmlischen Reiches gern persönlich zum Ankauf fremder Erzeugnisse gezwungen. Sie vertieften sich in die Finanz- und Bergwerksfragen. Sie überwachten sich gegenseitig mit Eifersucht. Sie häuften Bericht auf Bericht, Depesche auf Depesche. Und hinter dieser staunenswerten Tätigkeit barg sich die Erwartung des so heiß ersehnten Zwischenfalles. Ein Missionarsmord, ein Staatsstreich der Kaiserin, ein Putschversuch der Reformpartei, ein Volksaufstand, eine noch so kleine fremdenfeindliche Kundgebung. Alles wäre ihnen willkommen gewesen. Und allabendlich beim Schlafengehen seufzten sie, na, morgen aber sicher. Doch Tag für Tag verging und brachte nur zunehmende Hitze und Staub. Dann begannen die großen Sommerregen auf die weiten Ebenen von Petschili niederzugehen. Die Gesandten verbrachten gewöhnlich den schrecklichen chinesischen Sommer am Strand von Pai Ta Ho oder in irgendeinem buddhistischen Tempel der benachbarten Berge. Die Geschäftsträger jedoch harrten alle mutig in der Stadt der vielen Gerüche aus. Nicht an Ort und Stelle zu sein, wenn endlich der gewisse Zwischenfall käme, hätten sie sich niemals verziehen. In jenen Tagen wohnte im Hotel Dayeux zu Peking ein Unternehmer aus Amerika. Man wusste, dass er große Viehherden und Weideplätze in Arizona besaß, und es hieß, er habe dem Prinzen Qing den Vorschlag gemacht, die chinesische Kavallerie zu reorganisieren, indem er an ihre Spitze Cowboys aus Arizona stellte, da diese, wie er behauptete, in Kuba bei einem Rough Rider Corps glänzende Dienste geleistet hätten. Prinz Qing, der damals gerade mit dringenderen Fragen beschäftigt war, hatte jedoch dem Projekt keine Folge gegeben. Seitdem wusste man nicht recht, was den amerikanischen Unternehmer noch in Peking zurückhielt. An einem drückend heißen Morgen ließ sich Mr. Sharp, so hieß der Amerikaner, bei Herrn Jagomirski melden, dem Geschäftsträger einer großen Nachbarmacht Chinas. Eigentlich eine ungenaue Angabe, da während der letzten Jahre fast alle Mächte Nachbarn Chinas geworden sind. Herr Jagomirski befand sich in der denkbar übelsten Laune. Abends vorher war er bis zu später Stunde im Pekinger Club geblieben, wo man immerfort Durst hat, und während des Restes der glühend heißen Nacht hatte ihn ein blutgieriger, unter das Bettnetz geratener Moskito um den Schlaf gebracht. Gleichwohl empfing er Mr. Sharp. Beide Herren blieben etwa eine Viertelstunde im Arbeitskabinett des Geschäftsträgers eingeschlossen, worauf die schläfrigen chinesischen Boys, die im Vorzimmer etwas eingenickt waren, zu ihrem höchsten Erstaunen sahen, wie der große, der gewichtige, der würdige Jagomirski selbst, lächelnd und leuchtenden Auges, den kleinen amerikanischen Unternehmer bis zur Türe geleitete. Gleich darauf kehrte Jagomirski in sein Kabinett zurück und rief den Boys den Befehl zu: »Ich wünsche unter keinen Umständen gestört zu werden. Ich bin für niemanden zu sprechen.« Mr. Sharp ging nicht ins Hotel zurück. Er setzte seinen Weg durch die Gesandtschaftsstraße fort, sich an die Mauer drückend, die auf das blendende Weiß der staubigen Straße noch einen schmalen Schattenstreifen gleich einem violetten Bande warf. Mr. Sharp blieb vor dem hohen roten Tor eines anderen Gesandtschaftsgebäudes stehen und klopfte einige Male mit seinem Stock an die hölzerne Türe. Ein chinesischer Portier in notdürftigster Toilette lugte verstohlen durch das kleine Guckloch in der Tür, um zu sehen, wer ihn wohl zu dieser Stunde stören mochte, und Mr. Sharp fragte ihn, ob sein Herr zu Hause sei. Der Geschäftsträger Watersdoppel war stets bei Tagesanbruch auf. Seit Stunden schon saß er an seinem Schreibtisch, bedeckte Seite auf Seite mit seiner kleinen, schrägen Schrift und addierte lange Zahlenreihen aneinander. Er war nämlich mit der Abfassung eines seiner, wie er sie nannte, Fundamentalberichte beschäftigt, der in diesem Falle die annähernde Zahl der alljährlich im chinesischen Reiche verbrauchten Schuhe berechnete. Er war der schreibseligste Mann in Peking, und das will etwas heißen. Dicke Schweißtropfen standen auf Herrn Watersdoppels Stirn, als der Portier Mr. Sharp anmeldete. Sichtlich ungern trennte er sich von seinen Schreibereien und verschloss sie eifersüchtig in eine Schublade, auf das ja kein indiskreter Blick seines Besuchers ihre statistischen Geheimnisse erhaschen könne. Dann schob er seine Brille bis über die Stirn hinauf, wodurch man seine kurzsichtigen Augen mit den zerknitterten Lidern gewahrte, und erhob sich, um den amerikanischen Unternehmer zu empfangen. Eine Viertelstunde später begleitete der korpulente, pomphafte Herr Waters-Doppel, dessen Grundsatz es doch war, dass die persönliche Würde eines Vertreters immer groß genug sein müsse, um die Kleinheit des von ihm vertretenen Landes auszugleichen, Mr. Sharp bis zum äußeren roten Tor des Gesandtschaftsgebäudes hinaus. Er bot ihm sogar zur Rückkehr ins Hotel seinen Maultierkarren an. Mr. Sharp lehnte jedoch dankend ab. Er hatte doch, wie er sagte, viel schlimmere Hitze gekannt, wenn er in den Ebenen von Arizona einem verlaufenen Stück Vieh nachgaloppiert war. In sein Haus zurückkehrend sagte Herr Waters-Doppel dem Portier, dass er dringend zu schreiben habe, und der Chinese blickte ihm mit der scheuen Ehrfurcht nach, die seine Rasse noch für die hegte, die mit Schreibwerkzeugen arbeiten. Es war glühend heiß geworden, die Luft zitterte, allenthalben stiegen schwüle Düfte auf. Mr. Sharp überschritt die Kanalbrücke und schlug die Richtung nach dem entgegengesetzten Ende der Gesandtschaftsstraße ein. Hier pochte er wieder an ein rotes Tor und verlangte Herrn Villamore zu sprechen. Ein chinesischer Diener führte ihn in ein dunkles Gemach. Die Fensterläden waren geschlossen, aber durch ihre Spalten sickerten einige Lichtstrahlen herein. Allmählich unterschied Mr. Sharp einen umgeworfenen Stuhl und einen Tisch, dessen Decke heruntergerutscht war, und im Herabgleiten mehrere Bücher, eine Flasche und einen Aschenbecher mit sich auf den Fußboden gezogen hatte. Kleidungsstücke lagen in wirrer Unordnung umher. An der äußeren Wand des Zimmers stand ein Bett, das durch die Weiße seines Moskitonetzes dämmerte. Mr. Sharp vernahm ein aus dieser Richtung kommendes, lang anhaltendes Gähnen, und nun wurden die weißen Vorhänge zurückgeschlagen, und er erblickte einen Mann, der im Bett sitzend sich dehnte und seine Augen rieb. Er trug einen dünnen Schlafanzug, der seine langen, abgezehrten Glieder erkennen ließ. Breite, dunkle Ringe umgaben seine Augen, an seinem fleischlosen Halse traten die Muskeln wie Schnüre hervor, und seine Haare klebten vom nächtlichen Schweiß an den eingefallenen Schläfen. »Was? Sie sind's, Mr. Sharp?« gähnte der Geschäftsträger Villamore. Dann bemerkte er plötzlich den Zustand seines Zimmers, rief auf Chinesisch seinen Boy, stellte ihn wegen der Unordnung zur Rede, und indes der Diener die Läden öffnete und schweigend aufräumte, überschüttete ihn sein Herr mit einer wahren Sturzwelle von chinesischen Flüchen. Alsdann wandte sich Herr Villamore an seinen Besucher. »Bitte tausendmal um Entschuldigung, Sie so zu empfangen. Sie sehen mich ganz bestürzt. Aber auch, welche Nacht, welche Nacht! Oh, diese verteufelten kleinen Chinesinnen und all das Zeug, was sie erzählen! Die lieben Kollegen, die nicht Dolmetscher gewesen sind, werden niemals wissen, was ihnen da entgeht. Was für Geheimnisse sind mir nicht schon auf einem Schlafpolster zugeflüstert worden!« Mr. Sharp bekam noch einige Zeit, die, in ein ganzes Netz von politischen und finanziellen Geheimnissen verstrickten, verliebten Erinnerungen Villamores zu hören, denn Villamore verstand es, seine Neigungen mit Berücksichtigung der dienstlichen Interessen zu platzieren. Er bevorzugte stets verteufelte kleine Chinesinnen, die Beziehungen zu der offiziellen chinesischen Welt hatten, und so war er denn auch einer der wenigst schlecht Unterrichteten unter den fremden Vertretern. Nachdem sich seine Beredsamkeit erschöpft hatte, bat Mr. Sharp um die Erlaubnis, ihm nun seinerseits die Angelegenheit, die ihn herführte, vorzutragen. »Sprechen Sie, sprechen Sie! Ich stehe ganz zu Ihrer Verfügung«, versetzte der Geschäftsträger, nur mit Mühe eine neue Anwandlung zum Gähnen unterdrückend. Eine Viertelstunde darauf verließ Mr. Sharp das Gesandtschaftsgebäude. Der Geschäftsträger hatte den Amerikaner bis zum Straßentor geleitet, obwohl er seine nackten Füße in aller Eile bloß in Pantoffeln gesteckt hatte, und sein Schlafanzug nur halb durch einen langen Bademantel verdeckt wurde, dessen Faltenwurf an eine antike Toga erinnerte. »Vor allen Dingen, mein lieber Mr. Sharp, vergessen Sie nicht, dass Sie morgen bei mir speisen«, sagte er und klopfte dem Amerikaner freundschaftlich auf die Schulter. Dann ging er geradewegs in sein Arbeitszimmer und benachrichtigte seinen Boy unter einer Flut chinesischer Verwünschungen, es würde ihm übel ergehen, falls er ihn, durch wen es auch sei, stören ließe. Am Abend dieses Tages gingen von Peking 3 Depeschen nach verschiedenen Richtungen ab. Ein Spezialkurier, der wahrhaftig ganz wie ein Kosak aussah, brachte eine der Depeschen zu der nächsten Station einer der Bahnlinien, die in der Zukunft große Welthandelsstraßen werden sollen. Ein Kaufmann, der die finanziellen Hilfsmittel Chinas studiert hatte und nunmehr aller Illusionen war, nach Niederländisch-Indien zurückkehrte, übernahm die Beförderung der zweiten Depesche bis Singapur und von dort weiter. Die dritte wurde ganz einfach dem von Sir Robert Hart so umsichtig geleiteten Postdienste anvertraut. Darauf vergingen Tage auf Tage in trostloser Einförmigkeit. Man konnte jedoch bemerken, dass drei Geschäftsträger glücklicher und zufriedener als die anderen aussahen. Diese drei schienen immerfort die Gesellschaft des Mr. Sharp aufzusuchen, dessen Existenz man bis dahin so ziemlich ignoriert hatte. Jetzt erhielt der Amerikaner häufig Einladungen in die drei Gesandtschaften und den Pekinger Club, einen gesellschaftlichen Vereinigungsort, der wie ein Gefängnishof aussieht und wo seine neuen Freunde einander das Vergnügen streitig machten, ihn zu einem Cocktail aufzufordern. Diese Sachlage konnte nicht lange dem wachsamen Auge eines anderen Geschäftsträgers, Herrn Fürette, entgehen, der überhaupt stets Herrn Jagomirski mit eifersüchtiger politischer Liebe zu beobachten pflegte. Er trachtete nun mit allem Geschick von seinen drei Kollegen herauszubekommen, welches Motiv sie für diese in Peking so seltsame Miene freudiger Stimmung haben könnten. Er bekam jedoch nur ausweichende Antworten. Villamore erwiderte, er habe die Bekanntschaft einer kleinen Chinesin gemacht, entzückender als alle anderen. Sie sei die Adoptivtochter eines Eunuchen der Kaiserin, und er rechne darauf, durch dieses junge Mädchen wertvolle Auskünfte über die Intrigen am kaiserlichen Hof zu erhalten. »Ein Land durch seine Frauen studieren, das ist das Wahre«, rief Villamore. Watersdoppel versicherte Herrn Fürette, die Statistik biete einem starken Geist zahllose Hilfsquellen der Befriedigung und vertraute ihm zugleich unter dem Siegel größter Verschwiegenheit an, dass er im Begriffe stehe, einen Fundamentalbericht zu beenden über die Anzahl der Stahlfedern, welche die fremden Fabrikanten alljährlich in China absetzen könnten, wenn man die Chinesen durch einen Vertrag zwänge, sich dieser kleinen, so bequemen Utensilien zu bedienen und den Gebrauch der Pinsel aufzugeben, womit sie seit Urzeiten ihre seltsamen Schriftzeichen malen. Herr Jagomirski gab Herrn Fürette zu verstehen, dass er als Vertreter der einzigen Macht, die in China große Politik treibe und eine Aktionslinie besitze, von der sie niemals abweiche, leichter als die anderen Vertreter Anlass zur Befriedigung haben könne, weil alle Zeitläufe, ob ruhige oder bewegte, ihm die Ernte der seit langen Jahren regelmäßig bestellten Saat zu bescheren vermöchten. Doch Herr Fürette gab sich mit diesen Antworten nicht zufrieden. Er forschte weiter. Mit der jedem Diplomaten so unentbehrlichen Fähigkeit des Beobachtens und Kombinierens begabt, erkannte er, dass Mr. Sharp auf unerklärliche Weise mit der geheimen Ursache der Zufriedenheit seiner drei Kollegen im Zusammenhange stand. Er beschloss, dieses Geheimnis zu ergründen, machte sich an Mr. Sharp heran und überhäufte ihn mit Aufmerksamkeiten. Das Ergebnis aller seiner Schritte, der Liebenswürdigkeiten, die er entwickelte, der Zuvorkommenheiten, mit der er den amerikanischen Unternehmer zu gewinnen wusste, ließ nicht lange auf sich warten. Eines Abends, nach einem ausgezeichneten Dinner unter vier Augen, das mit den besten Weinen des Herrn Fürettes Heimat befeuchtet worden war, rückte Mr. Sharp mit der Sprache heraus. In derselben Nacht noch, sofort nach Weggang seines Gastes, setzte sich Herr Fürretter an den Schreibtisch und verfasste folgende Depesche. Streng vertraulich. Nummer, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen, Peking. Den, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen, August 19, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Herr Minister, ich beehre mich, Eurer Exzellenz gehorsamst zu melden, dass ein gewisser P. Sharp, gebürtig aus dem Staate Arizona in den Vereinigten Staaten, wo er ausgedehnte Ländereien und zahlreiche Herden besitzt, sich zurzeit in Peking befindet. Er sagt mir, dass er ein unfehlbares Mittel gefunden habe, um das Geschlecht noch ungeborener Wesen nach Belieben zu bestimmen. Er gibt an, Tausende von erfolgreichen Versuchen bei Rindern und Pferden angestellt zu haben und behauptet zuversichtlich, dass sein Mittel sich mit der gleichen untrüglichen Wirkung auch auf die menschliche Rasse anwenden ließe. Mr. Sharp erzählt mir, er sei nach Peking gekommen, um sein Geheimnis dem Kaiser von China zu verkaufen, und er hätte auch sicherlich große Chancen gehabt, einen hohen Preis zu erzielen, denn, wie Eure Exzellenz ohne Zweifel bekannt ist, entbehren die uns in allen Stücken so ungleichen Chinesen jeden chevaleresken Sinn für das schöne Geschlecht und betrachten die Geburt eines Mädchens als eine Schande und eine von den Göttern verhängte Strafe. Da sich jedoch der Zeitpunkt der Rückkehr des Kaisers von seiner großen Reise an die entlegensten Ahnengräber in seine gute Stadt Peking angeblich noch nicht vorhersagen lässt, hat Mr. Sharp, der wie alle seine Landsleute Eile hat, darauf verzichtet, seine himmlische Majestät zu erwarten. Wie ich anzunehmen Grund habe, hat Mr. Sharp meinem Kollegen von der X'schen Gesandtschaft, Herrn Jagomirski, gewisse Anerbietungen gemacht, und letztere dürften über diesen für alle Völker, deren Schicksal mit der Fortdauer einer Dynastie verbunden ist, so hochinteressanten Gegenstand seiner Regierung Bericht erstattet haben. Ich glaube, auf diese Tatsache die Aufmerksamkeit Eurer Exzellenz lenken zu sollen, deren hohe Einsicht es nicht entgehen dürfte, von welch weittragender politischer Bedeutung es sein würde, wenn wir Herrn Jagomirski beim Ankauf des Mittels zuvorkämen und es alsdann seinem Souverän zum Geschenk anböten, wodurch der befreundeten und verbündeten Nation wieder einmal dargetan würde, wie sehr uns ihre teuersten Interessen am Herzen liegen und wie völlig wir uns ihren intimsten Hoffnungen anschließen. Ich darf den Verhaltensbefehlen entgegensehen, die Eure Exzellenz mir zu erteilen hochgeneigtes belieben werden. Nachdem er dies niedergeschrieben hatte, legte sich Herr Fürette zu Bett und schlief wie einer, der weiß, dass sein Vaterland ihn binnen weniger Tage als großen Mann anerkennen wird. Am nächsten Morgen ward die Depesche abgesandt. Wieder verstrichen einige Tage. Das einzige interessante Vorkommnis in Peking war die Ankunft des berühmten Milliardärs XYZ Wanderbalt mit seiner jungen Frau. Sie waren auf ihrer Yacht gekommen, um Japan zu besuchen, und wollten nun nicht nach San Francisco zurückkehren, ohne die chinesische Hauptstadt, die große Mauer und die Ming-Gräber gesehen zu haben. Anfangs gab dieser Besuch zu wilden Gerüchten Veranlassung, und man sprach von nichts Geringerem als von der geplanten Pachtung der chinesischen offenen Tür durch einen amerikanischen Riesentrust. Bald jedoch musste man sich davon überzeugen lassen, dass Mr. und Mrs. Wanderbalt mit ihrem zahlreichen Gefolge einfach nur als Globetrotter reisten. Während sie auf dem Weg nach der großen Mauer waren, liefen drei chiffrierte Depeschen in Peking ein. Die eine war an Herrn Jagomirski persönlich adressiert. Der Geschäftsträger entzifferte sie daher selbst, statt diese Arbeit wie sonst den jungen Dolmetscher-Eleven zu überlassen. Er las Folgendes. »Der Gegenstand Ihrer Geheimdepesche Nummer Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen hat mein Befremden erregt, und ich kann es mir nur aus einem Übereifer erklären, dass Sie sich dazu haben hinreißen lassen, mir einen so seltsamen Vorschlag zu unterbreiten. Ich will die Frage unerörtert lassen, ob unter gewissen rein physischen Gesichtspunkten selbst allerhöchste Persönlichkeiten denselben Naturgesetzen unterworfen sein mögen wie andere Wesen. Keinesfalls würde ich mich jedoch je dazu bereit finden lassen, an der betreffenden hohen Stelle in Anregung zu bringen, den von Ihnen erwähnten Abenteurer zu konsultieren. Sie werden ersucht, sich in Zukunft in Ihren Berichten auf die laufenden Geschäfte zu beschränken. Herr Jagomirski, der seit Wochen davon träumte, dass beim dereinstigen Erscheinen des ersehnten Thronerben der Dank des Vaterlandes auch ihm in der Ferne gebühren würde, war niedergeschmettert und machte seiner Enttäuschung in einem langen, unverständlichen Fluche Luft. Herr Watersdoppel erhielt gleichfalls eine Depesche, und er entzifferte sie persönlich, denn nimmermehr hätte er diese Arbeit dem jungen Kanzlisten anvertraut, der von morgens bis abends seine endlosen Berichte mundierte. Die Geheimschrift war in den Augen des Herrn Watersdoppel wie das heiligste Mysterium des diplomatischen Kultes, und wenn er sich derselben bediente, fühlte er sich als Hohepriester, der eine heilige Handlung vollzieht. Nachdem er seine kleine Arbeit beendigt, las er folgende klare Übertragung der dunklen Zahlen, die man ihm telegrafiert hatte. »Die Erfindung, von der Sie schreiben, ist wahrscheinlich die reine Charlatanerie. Indessen wäre dem auch nicht so, so berühren Sie doch eine Frage, in welcher der Hof sicherlich vorziehen würde, sich dem zu unterwerfen, was der Wille des Himmels bestimmt. Mit Interesse werde ich Ihre Berichte über den Wiederaufschwung des Handels in China entgegennehmen.« Herr Watersdoppel las, putzte seine Brille und las noch einmal. Dann ließ er seinen großen Kopf zwischen die Schultern sinken, mit der kläglichen Miene eines armen Wichtes, dessen gute Absicht verkannt worden ist. Er verschloss eigenhändig den Chiffre in der Feuerfesten der Gesandtschaft und setzte sich wieder an seinen Schreibtisch, wo er sofort einen neuen handelsstatistischen Bericht begann. Denn Herr Watersdoppel war ein Mann von hervorragender Ordnungsliebe und von strengstem Pflichtgefühl. Die dritte Depesche war an Herrn Villamore adressiert. Ein Zweifel darüber, wer dieses Telegramm entziffern würde, war ausgeschlossen, denn Herr Villamore kumulierte zurzeit in seiner mageren Person die Funktionen des Geschäftsträgers, Sekretärs, Dolmetschers und Kanzlisten. Er stellte den Chiffrierkasten auf die Tischecke zwischen einer Tasse Tee, einem Tintenfläschchen und einem zerknitterten Kragen, und währenddem er im Chiffrierschlüssel nachschlug und die entzifferten Worte mit Bleistift auf seine Manschette notierte, summte er diese nach einer Melodie von Bohème vor sich hin. Depesche Nummer ... vom ... erhalten. Bedauere unendlich, das Ihnen gemachte Anerbieten nicht annehmen zu können. Für derartigen Kauf keine Fonds disponibel. Da jedoch der Erfinder sein Geheimnis sicher einem anderen Hof verkaufen wird, hoffen wir, dasselbe von letzterem durch eine freundliche Kombination zu erhalten. Sehr gerührt von ihrem Eifer. Herr Villamore zündete eine Zigarette an, warf Chiffre und Papier in einen halboffenen Koffer und machte sich, leise vor sich hin pfeifend, auf den Weg nach dem Club. Herr Fürette hatte noch keine Antwort auf seine Depesche erhalten. Von Stunde zu Stunde erwartete er sie. Er traute sich nicht mehr aus dem Hause zu gehen, wollte niemanden empfangen und blieb wie festgenagelt hinter einem Fenster seines Arbeitskabinettes stehen, von wo aus er die Eingangstür überwachen konnte. Ingrimmig trommelte er auf den Schreibtisch. »Seit einigen Tagen ist unser großer Mann unausstehlich«, sagte einer der jüngeren Herren der Gesandtschaft. »Sapristi, ja, seine Nerven halten's nicht mehr aus«, meinte ein zweiter, und mit einem Seufzer fügte der dritte hinzu, »das kommt von diesem schauerhaften Nest, wo man ja nie ein nettes Mädel zu sehen kriegt.« Endlich, eines Nachmittags, als seine Ungeduld sich zu einer Art physischem Leiden gesteigert hatte, überbrachte man Herrn Fürette die so brennend ersehnte Depesche. Er riss das Kuvert auf und entzifferte atemlos. »Antwort auf Depesche Nummer ... Wärmsten Dank für Ihr Anerbieten. Herzlichen Glückwunsch zu dem Eifer, der Initiative, dem hohen Patriotismus, das Sie in diesem Falle bewiesen haben. Erstehen Sie das Geheimnis um jeden Preis. Wir geben Ihnen uneingeschränkte Vollmacht, das Geschäft abzuschließen. Strengste Geheimhaltung und diskreteste Behandlung der Angelegenheit sind unerlässlich, um unsere Intervention akzeptabel zu machen. Senden Sie uns den Erfinder mit nächstem Postdampfer. Zählen Sie auf die Dankbarkeit der Regierung.« Herr Fürette stieß einen langen Seufzer der Erleichterung aus. Er konnte sich an dem Telegramm nicht satt sehen und las es immer wieder, während seine durch langes Warten und Schlaflosigkeit angegriffenen Züge sich glätteten und allmählich einen Ausdruck triumphierenden Glückes annahmen. Endlich griff er nach Hut, Stock und Handschuhen und schritt mit der Miene eines Welteneroberers nach dem Hotel Tailleux, wo Mr. Sharp wohnte. Wie er wieder heimkam, hat Herr Fürette niemals genau gewusst. Als er sein Zimmer betrat, schwankte er wie ein Trunkener. Sein Blick glitt über den Spiegel, und er glaubte, einen Fremden zu sehen. So bleich und verzerrt war sein Gesicht. Kraftlos ließ er sich vor seinem Schreibtisch auf den Sessel fallen und stieß dumpfe Laute aus, gleich den Klagen eines Tieres, dem man seine Jungen geraubt. Nach einiger Zeit zog er ein Blatt Papier an sich heran und schrieb mit zitternder Hand: »Ich habe die schmerzliche Pflicht, Eure Exzellenz gehorsamst anzuzeigen, dass Mr. Sharp, Besitzer des in meiner Depesche Nummer erwähnten Geheimnisses, seine Erfindung an Herrn XYZ Wanderbald verkauft und sich auf dessen Yacht nach San Francisco eingeschifft hat.« Herr Fürette raffte noch die Kraft zusammen, die Depesche selbst zu chiffrieren, dann ließ er sie expedieren. 9 Monate später las man in den New Yorker Blättern: »Mrs. XYZ Wanderbald, die reizende junge Frau des bekannten Multimillionärs, hat einem prächtigen Jungen das Leben gegeben. Wir freuen uns zu erfahren, dass Mutter und Sohn sich wohlbefinden, und bringen unsere aufrichtigen Gratulationen den beglückten Eltern des Babys Wanderbald dar.« Ende von »Das Geheimnis des Amerikaners«, gelesen von Hokus Pokus. Der Affe und der Serke von Karl Alberti. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Elli. Der Affe und der Sake. Fußnote. Sake, Reiswein. Ende Fußnote. Von Karl Alberti. Es wollte einmal in Gege einen Affen fangen. Da aber die Affen sehr schlaue Tiere sind, gelang es ihm lange Zeit nicht, einen zu fangen. Da fiel ihm plötzlich eine List ein. Er nahm eine große Schüssel, füllte sie bis oben an mit Sake und stellte sie etwas entfernt vom Rande des Waldes auf. Der Affe hatte, hinter den Blättern des Baumes versteckt, dem Jäger zugeschaut, und als dieser sich entfernt hatte, sprang er vom Baume und wollte sehen, was in der Schüssel sei. Er roch, dass es Sake sei. »Aha«, dachte er, »ich soll den Sake trinken, und wenn ich betrunken bin, will mich der Jäger fangen. Aber ich bin klüger, als er denkt, und werde von dem Sake nichts trinken.« Damit ging er zurück, blieb aber nach einem Weilchen stehen, denn der Sake roch doch zu lieblich und verführerisch. »Was kann es schaden«, setzte er sein Selbstgespräch fort, »wenn ich nur davon nippe und einige Tropfen genieße. Das macht noch lange nicht betrunken. Nur vorsichtig muss ich sein und darf nicht zu viel trinken.« Zögernd ging er wieder zurück und näherte sich der Schüssel. Dann schlürfte er einige Tropfen, die ihm recht gut schmeckten. »Ein wenig mehr kann nicht schaden«, dachte er weiter, und nahm wieder einige Tropfen zu sich. »Ah, wie das wohltut«, sprach er mit dem Sake liebäugelnd. »Nur noch einen kräftigen Schluck, dann aber sei genug und fort von hier.« Er nahm noch einen recht großen Schluck und lief dann zum Walde zurück, aber am Rande blieb er stehen. »Noch bin ich nicht betrunken«, meinte er, »und ich merke nichts weiter als ein angenehmes Wohlgefühl. Zu stark scheint mir als der Sake nicht zu sein, oder ich kann mehr vertragen, als ich dachte. Übrigens habe ich ja auch fast nichts getrunken. Die Schüssel ist noch nahezu voll. Also schnell nochmals hin und einen guten Zug getan.« Auch dies geschah, aber der Zug war so kräftig, dass nur noch ein kleiner Rest in der Schüssel blieb, den der Affe überlegend betrachtete und schließlich auch leerte. Denn dieser kleine Rest, so philosophierte er, macht jetzt auch nichts mehr aus. So war die Schüssel leer geworden, aber Kopf und Wangen des Affen waren voll. Er konnte den Wald nicht mehr erkennen und wurde sehr müde. Er nahm daher die Schüssel, stülpte sie um und legte sie unter seinen Kopf. Dann schlief er ein, indem er noch dachte. Was mag wohl aus dieser Geschichte jetzt werden? Kaum war er eingeschlafen, so kam der Jäger, band ihn und trug ihn nach Hause. Als der Affe ausgeschlafen hatte, fand er sich in einem Käfig und hatte fürchterliche Schmerzen im Schädel. So geht es, wenn man lüstern ist und sich nicht zu beherrschen weiß. Wer im Sacke riecht, trinkt ihn dann auch. Ende von Der Affe und der Sacke, gelesen von Elli, Dezember 2011. Magnetismus von Guy de Maupassant. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Magnetismus von Guy de Maupassant. Übersetzt von Georg Freiherr von Ompteda. Die Herrengesellschaft war zu Ende, und damit begann das endlose Zigarrenrauchen und das unaufhörliche Likörtrinken im Rauche. Die Köpfe waren von dem vielen Durcheinander von Speisen und Getränken nicht mehr ganz klar, und eine schlaffe Verdauungsruhe herrschte. Man kam auf den Magnetismus zu sprechen, auf die Wunderkuren Donatos und die Erfahrungen des Dr. Charcot. Und mit einem Male begannen diese blasierten, lächelnden, jeder Religion abholden Lebemänner, sich die merkwürdigsten Geschichten zu erzählen. Lauter unglaubliche, aber wahre Begebenheiten, wie sie versicherten. Sie fielen plötzlich wieder in die abergläubischsten Vorstellungen zurück, klammerten sich an diesen letzten Rest des Geheimnisses an und beugten sich dem Magnetismus, den sie im Namen der Wissenschaft verteidigten. Nur einer lächelte hartnäckig. Er war ein übermütiger Gesell und großer Schürzenjäger. Sein Unglaube war so fest eingewurzelt, dass er nicht einmal zulassen wollte, dass über diesen Gegenstand geredet wurde. »Unsinn, Unsinn, Unsinn«, rief er höhnisch dazwischen. »Über Donato ist gar nicht erst zu reden. Er ist ganz einfach ein schäbiger Quacksalber. Und Herr Charcot, der ja ein namhafter Arzt sein soll, macht mir immer den Eindruck eines Fabulisten vom Schlage Edgar Poes. Er denkt über besondere Fälle von Verrücktheit so lange nach, bis er selbst verrückt wird. Er hat Nervenzustände konstatiert, die unerklärlich und jedenfalls noch unerklärt sind. Er lebt in jenem Unbekannten, das tagtäglich unseren Witz herausfordert, und da er nicht immer alles versteht, was er sieht, macht er vielleicht von den religiösen Erklärungen des Geheimnisvollen einen zu ausgiebigen Gebrauch. Außerdem möchte ich ihn selbst einmal hören. Das ist etwas ganz anderes, als was Sie mir hier nacherzählen.« Diese Worte des Ungläubigen riefen unter den Anwesenden eine mitleidige Bewegung hervor, als ob er in einer Gesellschaft von Mönchen Lästerliches gesagt hätte. »Jedenfalls hat es früher Wunder gegeben«, bekräftigte einer der Herren. »Das leugne ich, sonst müsste es ja auch heute noch welche geben.« Da brachte nun jeder ein Beweisstück vor, phantastische Vorahnungen und Mitteilungen von Seelen durch weite Räume, geheime Einflüsse eines Wesens auf das andere und so weiter. Und diese Tatsachen wurden beteuert und für unbestreitbar erklärt, während der hartnäckige Leugner immer noch sein »Unsinn, Unsinn, Unsinn« dazwischen schrie. Endlich stand er auf, warf seine Zigarre fort, steckte die Hände in die Taschen und begann, »Nun wohl, auch ich kann Ihnen zwei Geschichten der Art erzählen, die ich Ihnen aber nachher erklären werde. Die eine ist folgendermaßen. Die Männer des kleinen Stranddorfes Etretat sind sämtlich Fischer und fahren jedes Jahr nach den Bänken von Terre-Neuve zum Stockfischfang. Eines Nachts nun wachte das Kind eines der Fischer plötzlich auf und schrie, »Der Vater ist im Meer ertrunken!« Man beruhigte den Schreihals, aber bald wachte er von Neuem auf und heulte sein, »Vater wäre ertrunken!« Einen Monat später wurde nun wirklich bekannt, dass der Vater von einer Sturzsee erfasst und von der Brücke ins Meer geschleudert worden wäre, wo er seinen Tod gefunden hätte. Da schrie nun alles »Ein Wunder, ein Wunder« und regte sich groß auf. Es wurde nachgerechnet und es fand sich, dass der Unfall und der Traum ungefähr zusammenfielen. Daraus wurde dann geschlossen, dass beides in derselben Nacht und zur selben Stunde geschehen wäre. Das ist so ein Wunder der Fernwirkung. Der Erzähler hielt inne. »Und wie erklären Sie das?« fragte einer der Zuhörer sehr erregt. »Sehr gut, meine Herren. Ich habe das Geheimnis gelüftet. Die Tatsache hatte mich allerdings verblüfft und selbst lebhaft beunruhigt. Aber sehen Sie, ich glaube grundsätzlich an nichts. Wie die anderen damit anfangen zu glauben, so fange ich damit an zu zweifeln. Und wenn ich es auch gar nicht begreife, so leugne ich doch ruhig weiter fort, dass es eine Fernwirkung von Seelen gibt. Und ich bin gewiss, dass mein Scharfsinn allein ausreicht. Nun wohl, ich habe also gesucht und gesucht, bis ich es heraus hatte. Ich fragte alle Weiber der abwesenden Fischer aus und überzeugte mich, dass keine Woche verging, wo nicht eines von ihnen oder eines der Kinder davon träumte, dass sein Vater im Meer ertrunken wäre und dies beim Erwachen ausposaunte. Die beständige schreckliche Furcht vor diesem Unglück ließ sie stets davon reden, immer daran denken. Wenn nun einer dieser häufigen Ahnungen durch einen ganz einfachen Zufall mit einem solchen Unglücksfalle zusammentrifft, schreit alles gleich »Ein Wunder«, und alle anderen Träume und Vorahnungen, alle unglücklichen Prophezeiungen, die sich nicht erfüllt haben, werden vergessen. Ich selbst habe an die 50 in der Erinnerung, von denen der Urheber schon 8 Tage später nichts mehr wusste. Wäre aber der Mann wirklich umgekommen, dann wäre das Gedächtnis unversehens erwacht, und die einen hätten ein Wunder Gottes, die anderen den Magnetismus gepriesen. »Das ist alles ganz richtig, was Sie da sagen«, unterbrach ihn einer der Raucher. »Aber wie steht es mit Ihrer anderen Geschichte?« »Oh, meine andere Geschichte ist ein heikles Thema. Sie ist mir selbst begegnet, und darum misstraue ich meiner eigenen Ansicht darüber ein wenig. Man kann nicht Richter und Partei zugleich sein. Nun also, die Sache war folgende. Unter meinen Bekanntschaften, die ich hatte, befand sich eine junge Frau, an die ich nie gedacht, die ich nie angesehen hatte, kurz, die mir nie aufgefallen war, wie man sagt. Sie gehört nach meiner Meinung unter die nichtssagenden Wesen, obwohl sie nicht hässlich war. Schließlich hatte sie Nase, Mund und Ohren, Haare von irgendeiner Farbe und eine, wie soll ich sagen, verblichene Physiognomie. Sie war eines von den Wesen, an denen unsere Gedanken scheinbar nur durch Zufall haften, ohne bei ihnen zu verweilen, und die unser Verlangen nie wachrufen. Eines Abends nun schrieb ich vor dem Schlafengehen Briefe am Kamin, und wie ich so meinen Gedanken die Zügel schießen lasse und Bild auf Bild mir durch den Kopf geht, wie ich so mit der Feder in der Hand vor mich hinträume, läuft mir plötzlich ein leiser Schauder durchs Hirn und ein Beben durchs Herz, und unmittelbar darauf sehe ich, ohne vernünftigen Grund, ohne logische Ideenverkettung, sehe ich dieses junge Weib ganz deutlich vor mir, zum Greifen nahe, vom Kopf bis zu den Füßen. Sie, an die ich noch nie länger als 3 Sekunden gedacht hatte, solange mir ihr Name durch den Kopf ging, und plötzlich entdeckte ich an ihr eine Fülle von holden Eigenschaften, die mir nie aufgefallen waren, einen sanften Zauber, einen bestrickenden Reiz. Und sie rief jene verliebte Unruhe in mir wach, die uns einem Weibe nachgehen heißt. Sie alle kennen jene eigentümlichen Träume, die einen zum Herrn des Unmöglichen machen, einem die verschlossenen Tore unverhoffter Freude und die sprödesten Arme öffnen. Wer von uns hat nicht jene unruhigen, aufregenden, atemlosen Träume gehabt, wo wir das Weib, nachdem uns der Sinn stand, mit der größten sinnlichen Schärfe und Deutlichkeit in den Armen gehalten haben? Und haben Sie nicht gemerkt, welche überirdische Wonne in solchen verzückten Träumen liegt? In welchen Taumelzustand sie einen versetzen, wie sie einem das ganze Wesen durchkämpfen und das Herz mit unendlicher, zärtlichster, überströmender Zärtlichkeit erfüllen, wie man das Wesen liebt, das man in diesem göttlichen, teuflischen, wirklichkeitsscheinenden Gaukelspiel ohnmächtig und glühend im Arm hält. All dies empfand ich damals mit unvergesslicher Deutlichkeit. Dies Weib war mein eigen gewesen. Ich fühlte es. Als ich längst enttäuscht erwacht war, hatte ich das sammete Gefühl ihres Haares noch an den Fingern, den Schmelz ihrer Haut noch in den Sinnen, die Süßigkeit ihrer Küsse noch auf den Lippen und den Klang ihrer Stimme noch im Ohr, den Druck ihrer Umarmung noch um den Hals, und der berauschende Zauber ihrer Liebkosungen erfüllte mich ganz und gar. Und dreimal in derselben Nacht hatte ich denselben Traum. Als es Tag wurde, erfüllte mich nur der Gedanke an sie. Ihr Bild spukte mir durch Herz und Hirn, es verging keine Minute, wo ich nicht an sie dachte. Ich wußte nicht mehr aus noch ein. Schließlich stand ich auf, kleidete mich an und ging zu ihr. Als ich die Treppe heraufstieg, zitterte ich vor Aufregung und fühlte mein Herz gegen die Rippen hämmern. Ein unwiderstehliches Verlangen erfüllte mich von Kopf bis zu den Füßen. Ich trat ein. Als sie meinen Namen hörte, richtete sie sich hoch auf, und plötzlich begegneten sich unsere Blicke in merkwürdiger Starrheit. Ich setzte mich und stotterte ein paar unzusammenhängende Worte, die sie gar nicht zu hören schien. Ich wußte nicht, was ich tun und sagen sollte. Dann plötzlich stürzte ich auf sie zu, umschlang sie mit beiden Armen. Mein ganzer Traum verwirklichte sich so rasch, so leicht und süß und toll, dass ich plötzlich in Zweifel war, ob ich auch wach wäre. Sie war 2 Jahre lang meine Geliebte. »Und was schließen Sie daraus?« fragte eine Stimme. Der Erzähler schien zu zögern. »Was ich daraus schließe?« fragte er langsam. »Ich schließe daraus, dass dies ein einfaches Zusammentreffen war. Ja, gewiß. Und dann? Wer weiß. Vielleicht auch ein Blick von ihr, den ich nicht bemerkt hatte und den mir mein Gedächtnis an jenem Abend wieder wachrief. Denn es gibt ja solche geheimnisvollen und unbewussten Erinnerungen, welche durchaus das wiedergeben, was unser Bewusstsein vernachlässigt und unser Intellekt nicht beachtet hat.« »Nun, wie Sie wollen«, schloss einer der Gäste, »aber wenn Sie hierauf nicht an Magnetismus glauben, dann, mein verehrter Herr, sind Sie ein ganz undankbarer Mensch.« Ende von Magnetismus, gelesen von Hokus Pokus. Das Hünengrab von Heinrich Seidel. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Das Hünengrab von Heinrich Seidel. Draußen auf dem Felde zwischen dem Korn lag ein Hünengrab. Eine gewaltige Eiche stand darauf und ringsumher Weißdorn, wilde Rosen und anderes Gesträuch. Eines Tages, als ich noch ein kleiner Knabe war und mir das Korn weit über mein Haupt reichte, ging ich an einem Sonnabendnachmittag hinaus, denn ich wollte mir Spielbaumholz schneiden, zu Bolzen für meine Armbrust. Ich saß eine Weile auf den knorrigen Baumwurzeln der alten Eiche und schaute über das Feld hinaus. Es war ein recht sonnenglühender Nachmittag, und nur zuweilen hauchte ein warmer Luftzug über die Felder, dass sich die Halme flüsternd neigten. Am Horizont standen weiße, träumende Wolken, und ringsumher war das schwirrende Getön der sommerlichen Insekten. Auf dem gelben Kornmeer taumelten zuweilen die spielenden Schmetterlinge hervor und verschwanden dann wieder zwischen den Halmen. Als ich einige Zeit so gesessen hatte, hörte ich neben mir im Buschwerk ein Geräusch, ein Knistern im Gras und ein Rascheln in den kleinen Zweigen. Anfangs achtete ich nicht darauf, denn es gab dort viele Mäuse, die im Hügel ihre Nester hatten. Da hörte ich plötzlich eine feine Stimme sagen, »Hackebock, bring auch die große Krone heraus.« Ich erschrak, denn ich sah dort niemanden. Nur zwischen den Büschen, wo ein kleiner freier Platz war, bemerkte ich etwas Blitzendes. Ich beugte mich vor und spähte vorsichtig durch das Buschwerk. Da sah ich zwei ganz kleine Männlein mit langen grauen Bärten und grauen Gewändern, die viel blitzendes Goldgeschirr und funkelnde Edelsteine in der Sonne ausbreiteten. Ein dritter, dessen weißer Bart bis auf die Erde niederging, hatte einen feinen Goldreif um die Stirn und stand daneben und sah zu. Da kamen aus einer kleinen Höhle, die unter dem Buschwerk verborgen war, noch mehr dergleichen kleine Zwerge hervor, die in ihren Armen goldene Becher, Gefäße und Edelsteine getragen brachten und sie zu den übrigen legten. Endlich schleppte der Letzte eine mit vielen funkelnden Steinen besetzte Krone herbei, die er mit beiden Armen umspannt hielt, und dann machten sich alle daran, die Dinge recht schön auf dem Platz zu ordnen, dass sie in der Sonne wie Feuer blitzten und funkelten. Ich mochte, als ich mich vorbog, um besser sehen zu können, wohl ein Geräusch gemacht haben, denn auf einmal sahen sie alle von ihrer Arbeit mit zornigen Gesichtern zu mir auf, und einer rief, »Er sieht uns, er ist ein Sonntagskind!« »Er muss sterben«, rief ein anderer. Auf einmal, ehe ich mich recht besinnen konnte, waren die kleinen Männer um mich herum, und im Nu waren meine Füße mit feinen goldenen Ketten so fest an die Baumwurzeln geschnürt, dass ich sie nicht im geringsten bewegen konnte. »Was wollt ihr von mir?« rief ich. »Ich hab euch nichts getan.« »Du wirst uns verraten«, sagte der mit dem goldenen Reif auf der Stirn, der ihr König war. »Du wirst es den großen, plumpen Menschen im Dorf erzählen, und sie werden kommen und mit ihren Schaufeln unseren Berg umwühlen, in dem wir Jahrtausende gewohnt haben.« »Wir wollen ihn totstechen«, rief einer. »Er soll den Giftpilz schlucken«, rief ein anderer. Ich begann, mich sehr zu fürchten, denn die kleinen Männer machten grimmige Gesichter, und einzelne drohten mir mit spitzen Schwertern, die sie schnell aus der Höhle geholt hatten. »Ich werde euch ganz gewiss nicht verraten, ihr kleinen Zwerge«, rief ich. »Gebt mich frei, ihr sollt es niemals bereuen.« Der Zwergenkönig strich sich nachdenklich seinen weißen Bart. Dann winkte er den andern, und nun standen sie alle, steckten die Köpfe zusammen und wisperten untereinander. Zuweilen sahen sie nach mir hin, und endlich hob der König drei Finger auf und sprach etwas, wozu sie alle mit den Köpfen nickten. Dann gingen sie wieder auseinander. Der König trat vor mich hin und sprach, »Du hast uns nicht absichtlich belauscht, und wenn du von unseren Heimlichkeiten gesehen hast, so ist es unsere Schuld, da wir uns hätten zuvor überzeugen sollen, ob du nicht ein Sonntagskind seiest. Auch sagte Knisterknick mir, dass er dich oft schon heimlich beobachtet habe, und er glaubt, dass wir dir trauen können. Aber du musst einen feierlichen Schwur tun, dass du niemals von dem sprechen wirst, was du bei uns gesehen hast oder sehen wirst.« Ich versprach es, und nachdem ich den Schwur geleistet hatte, banden mich die Zwerge los, und nun durfte ich noch dort bleiben und ihnen zusehen. Der König setzte sich neben mich auf eine hervorragende Baumwurzel und sprach, »Jedes Mal im Sommer, wenn das Getreide reif wird und es recht einsam ist, da bringen wir unsere Kostbarkeiten und Juwelen hinaus, um sie zu putzen und zu sonnen.« Unterdessen waren die andern Zwerge eifrig beschäftigt, mit feinen Läppchen die Becher, Gefäße und Edelsteine zu reiben, dass sie noch viel feuriger blitzten als zuvor. Ich fragte, »Wohnt ihr schon lange in diesem Hügel?« »Ihr Menschen, die ihr alle 50 Jahre neu seid, mögt es wohl lange nennen«, sagte er. Ich erzählte ihm, dass die Leute diesen Hügel für ein Hünengrab hielten. Die Leute sind dumm, sagte er. Als wir von Asien kamen und in diesen Hügel einzogen, da hatte sich das große Wasser hier eben verlaufen und es gab noch keine Menschen in der Welt. Unterdessen waren die Zwerge fertig geworden und fingen an, alles wieder in den Hügel zu tragen. Der König stand auf, hob die Hand auf und sprach, »Denk an den Schwur.« Ehe er hineinging, drehte er sich noch einmal um und sagte, »Wenn du willst, kannst du uns des Sonnabends um diese Zeit manchmal besuchen. Hast du einmal ein dringendes Anliegen an uns, so poche dreimal an diesen Stein, der gewöhnlich vor unserer Türe liegt, und es wird jemand kommen, der nach deinem Begehr fragt. Aber hüte dich, dass es nichts Törichtes ist, was du verlangst.« Ich sah die kleinen Zwerge noch oft wieder, denn ich konnte kaum den Sonnabendnachmittag erwarten, um sie aufzusuchen. Ich sah dann ihren Spielen zu oder ließ mir Geschichten von ihnen erzählen. Bald kannte ich sie alle bei Namen. Da war Hackebock der Starke, der konnte mit einer Hand den Stein von der Zwergenhöhle wälzen. Knisterknick war der pfiffigste von ihnen und konnte so schnell und behend in den Büschen klettern wie ein Eichhörnchen. Wurzelbold war der kleinste und unbeholfenste, aber er konnte sehr drollig Kobold schießen, und Trippelfix tanzte den Zwergentanz so schön wie kein anderer. Alle konnten aber wunderherrliche, zierliche Arbeiten aus Gold, Elfenbein und Edelsteinen verfertigen und aus Holz künstliche und seltsame Dinge schnitzen. Spinnefein vermochte die feinsten goldenen Fäden zu spinnen, und Schiffchen Tritt webte aus Gold und Seide die herrlichsten Gewänder. Am liebsten waren mir aber Murmelmund und Simserich. Murmelmund wußte viele tausend Geschichten zu erzählen. Er saß oft stundenlang auf meinem Knie, strich sich den langen Bart und erzählte von Elfen, Riesen, Drachen und Kobolden. Simserich hatte eine Harfe, sehr fein aus Gold und Elfenbein gearbeitet. Darauf waren als Saiten Sirenenhaare gespannt. Wenn er darauf spielte, so erklang es gar fein und lieblich, und er sang viele alte Zwergenlieder. Die waren nun zwar in der Zwergensprache, und ich verstand sie gar nicht, allein sie gefielen mir doch sehr. Der König Raschelbart aber war niemals dabei. Der saß immer in seiner Höhle, denn er konnte die Außenluft nicht recht vertragen. So kam der Herbst heran. Eines Abends saß ich zu Hause hinter dem Ofen und dachte an die Geschichten, die mir Murmelmund erzählt hatte. Der Vater unterhielt sich mit einem fremden Manne, der zu Besuch bei uns war. Der war ein Altertumsforscher und suchte alte Knochen, alte Töpfe und alte Geräte von alten Völkerschaften, die längst tot waren. Ich achtete anfangs nicht darauf, aber bald wurde ich aufmerksam, denn sie sprachen von dem Hünengrab. »Sie geben mir also die Erlaubnis, den alten Hügel aufgraben zu lassen und nach allen Richtungen hin zu untersuchen?« sprach der fremde Mann. Mein Vater antwortete, »Es wäre mir lieb, wenn Sie die alte Eiche schonten, die darauf steht. Wenn es jedoch Ihre Forschungen erfordern, so mag auch sie fallen.« Ich bekam einen heftigen Schreck, und ohne mich zu besinnen, was ich tat, fuhr ich hinter dem Ofen hervor und rief, »Es ist ja gar kein Hünengrab, Vater. Der Hügel war ja schon da, als es noch gar keine Menschen gab.« »Junge, was verstehst du davon?« sagte mein Vater, und der Altertumsforscher sah mich durch seine großen Brillengläser an und lachte. Ich bat meinen Vater nun, er solle doch den Hügel stehen lassen. Ich konnte ihm aber nicht sagen, warum, und endlich ward er böse und schickte mich hinaus. Ich lief sofort durch den Garten auf das Feld. Es war eine klare Herbstnacht, und der Mond schien hell auf meinen Weg. Als ich auf dem Hügel angelangt war, klopfte ich dreimal an den Stein. Nach einiger Zeit kam Hackebock mit einer kleinen Laterne in der Hand heraus und fragte, was ich wolle. Ich erzählte ihm alles, was ich gehört hatte, und er erschrak so, dass ihm die Laterne aus der Hand fiel und ausging. Dann lief er schnell zurück, und alsbald entstand ein Lamentieren und Wehklagen im Innern des Hügels,